Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Berlin. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau. Und zwar haben wir heute die 56. Folge und diesmal auch wieder pünktlich im Zwei-Wochen-Rhythmus. Wie sie sich eigentlich gehört. Richtig. Und bevor wir richtig in die Folge einsteigen, erstmal die obligatorische Frage. Merlin, wie geht's dir? Ja, mir geht's an sich ganz ausgezeichnet, muss ich sagen. Viel zu spielen, viel zu tun. Wir hatten die letzten Tage ein bisschen Problem mit unserem Internet, was dann auch fast die Folge verhindert hätte. Aber wir haben irgendwie Glück gehabt und jetzt hat sich alles wieder einigermaßen eingerenkt, trotz einigem Hin und Her. Sagt das aber erst, nachdem die Folge richtig gut, wer weiß. Vielleicht werden wir jetzt noch mittendrin Probleme kriegen und dann kriegt ihr vielleicht irgendwann mal so als Zwischenfolge quasi jetzt hier diese halbe Folge präsentiert. Nee, derzeit sieht's ganz gut aus, aber ja, wir hatten Probleme im Internet und tatsächlich war das eine sehr ernüchternde Feststellung, wie sehr man doch tatsächlich irgendwie gerade auch als Spieler vom Internet abhängig ist. Ich meine, wir alle wissen, wie viel Zeit wir im Internet verbringen. Ich glaube, ich hätte gar kein großes Problem damit gehabt, wenn ich jetzt irgendwie nichts groß hätte machen können, dann hätte ich bei meiner Freundin die E-Mails gecheckt und wäre gut gewesen. Aber tatsächlich habe ich festgestellt, dass die meisten Solo-Spiele auch die Spiele trotzdem Internetanbindung erfordern. Und dass ich einfach auch viele Multiplayer-Titel irgendwie derzeit spiele und dass ich tatsächlich ziemlich aufgeschmissen bin, wenn nichts funktioniert. Evolve läuft nicht, Final Fantasy 14 läuft nicht, Diablo 3 läuft nicht. Das sind alles ja so Single, gerade Diablo 3, dass man ja eigentlich, dass ich ja nur Solo spiele. Ich meine, ich spiele natürlich auch ab und an mit Kumpels im Koop, aber wenn ich dann einfach abends eine Runde Solo spielen will, dann, nee, läuft nicht ohne Internet. Und das ist tatsächlich eine sehr, ernüchternde Einsicht und hat dann doch auch für etwas Unmut bei mir gesorgt. Eigentlich habe ich es dann irgendwie hinkriegt, dass ich zum Steam-Server verbinden konnte und habe mir dann ein, zwei Spiele runtergeladen. Ich hatte gerade meinen Rechner aufgesetzt, deswegen war auch nicht so wahnsinnig viel installiert, dass ich wieder ein bisschen was spielen konnte. Wie gesagt, jetzt läuft's auch, aber tatsächlich, ja, doch, der Online-Zwang, den wir mittlerweile immer mehr haben, der macht sich erst wirklich bemerkbar, wenn man dann mal kein Internet mehr hat, wie es ja auch, ne, macht ja auch Sinn, aber trotzdem, irgendwie habe ich da mir nie, glaube ich, so mega bewusst Gedanken drüber gemacht vorher. Naja, wie auch immer. Aber da das Internet wieder läuft, alles wieder gut und ich bin wieder zufrieden am Spielen. Wie sieht's bei dir aus? Ja, das mit Internet war auf jeden Fall sehr nervig. Ich meine, bei mir ist es normalerweise eher, sag ich mal, ja, wenn das Internet bei uns nicht funktioniert, dann ist es ja so, dass die meisten meiner Spiele eh offline laufen. Bei Final Fantasy 14 natürlich nicht als MMO. Aber ich habe mir dann doch trotzdem natürlich ein bisschen Sorgen gemacht, weil gestern paar Punkte der Aufnahme, wir nehmen heute am Samstag auf, ja, konnte man endlich die Final Fantasy 15 Demo runterladen und da habe ich mir dann auch schon gedacht, okay, ich muss meine PS4 irgendwie für ein paar Stunden ans Internet kriegen. Wenn nicht bei uns, dann bei irgendjemand anders, aber ich muss diese Demo auf jeden Fall runterladen, weil die Demo ja, wie man vielleicht wissen, mit Final Fantasy Type Zero HD ausgeliefert wurde, aber nicht auf der Disc drauf ist, sondern man kriegt einen Code, den man im PSN einlösen muss oder im Xbox Live, wenn man es auf der Xbox One hatte und um es dann runterzuladen. Und dann dachte ich, okay, ich brauche das Internet wirklich nicht zum Spielen. Alle meine Spiele, die ich momentan sonst spiele, ich spiele momentan Persona 3 fest auf der PS2, ja, benötigen kein Internet, das ist mir alles egal, aber ich muss diese Demo irgendwie runterladen. Und zum Glück hat das Internet dann gestern wieder funktioniert und ich konnte es runterladen und auch schon spielen. Ich selber werde es aber erstmal nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, ich habe gerade überlegt, ob ich was dazu sagen soll. Ich versuche mich kurzer, also ich habe es 2-3 Stunden ungefähr gespielt. Es ist ein etwas surreales Gefühl, Final Fantasy 15 zu spielen, auch wenn es nur die Demo ist, weil man plötzlich das Gefühl, okay, das ist ja doch mehr als nur Vaporware. Und man merkt schon noch, also man hat ja auch schon in den Vorberichten gehört, dass es noch technische Hiccups gibt in der Demo, also Framerate-Drops habe ich auch bemerkt. Es gibt Pop-In, manchmal ist das Anti-Aliasing noch nicht ganz drin implementiert, also das Auto zum Beispiel, da sieht man noch die Kanten sehr deutlich. Und die Kamera hatte ich noch das Gefühl, bei den Kämpfen war vielleicht noch ein bisschen verbesserungswürdig, aber das sind alles so Sachen, wo ich das Gefühl habe, die Optimierung kommt dann letztendlich dann auch erst zum Schluss hin. Was aber erstmal Mut gemacht hat, war, ich habe das Gefühl, die Party, so wie sie momentan ist, funktioniert schon ganz gut. Viele haben ja schon Zweifel daran geäußert, ob so eine kleine Vierer-Party, die die ganze Zeit zusammenbleibt, so gut ist, aber das, was, wie man die Interaktion so zwischen den vier Charakteren mittlerweile schon mitbekommen hat, habe ich schon das Gefühl, dass das gut zusammenpasst und wahrscheinlich auch von der Story her gut begründet werden kann. Ja. Das Kampfsystem hat am Anfang ein bisschen Eingewöhnung gebraucht, also ich habe am Anfang es dann doch noch eher so gespielt wie in Kingdom Hearts und dann schnell gemerkt, dass man das eben doch nicht so machen sollte, also das Kampfsystem zu erklären würde jetzt vielleicht ein bisschen länger dauern, aber letztendlich ist es beim Kampfsystem immer noch recht wichtig, dass man eben so einen Flow hinkriegt zwischen Angreifen und Verteidigen, also nur auf die Button mashen, auf den Angriffsbutton mashen, das hat nichts gebracht, sondern man muss wirklich in den Encounters teilweise auch einfach wirklich auf die Ausweichtaste draufdrücken. Sonst wird man sehr schnell von sehr vielen Gegnern ja überwältigt, mehr oder weniger. Ich hatte Kämpfe teilweise, wo man irgendwie gegen 10, 12, 13 Monster auf einmal gekämpft hat. Und da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass die Kamera dann noch ein bisschen besser funktioniert oder dass man ein bisschen besser rauszoomen kann, weil dann in ein paar Momenten dann doch die Übersicht dann teilweise gefehlt hat. Ja. Ich fand das Waffen-Switching mehr oder weniger, das so ein bisschen ähnlich funktioniert wie das Deck-System damals in Kingdom Hearts Chain of Chronicles, Chain of Memories, eigentlich ganz gut gelöst. Man konnte auch schon mit den fünf Waffen, die man im Spiel oder in der Demo hat, schon ein bisschen rumexperimentieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann im fertigen Spiel dann ziemlich viele Customization Options geben wird. Mhm. Und ja, ich möchte nicht spoilern, wen man da alles kriegen kann, aber ich kann euch schon mal sagen, wenn ihr irgendwann Summon findet, die Summons sind extrem awesome geworden. Ich freue mich schon, schon extrem drauf. Aber ich möchte jetzt nicht spoilern, weil ich weiß, dass manche das vielleicht noch nicht gespielt haben und es wäre schon ein bisschen doof, wenn man das gespoilert kriegt. Weil ich habe es gespoilert gekriegt, zumindest wer es ist. Ich wusste nicht, wie es aussieht, aber ich wusste, wer es ist. Das war ein bisschen doof. Ja. Und nachdem du jetzt eigentlich nichts dazu sagen wolltest, hast du ja doch nochmal kurz ein bisschen ausgeführt. Hättest du nicht gesagt, wirklich? Hätte ich auch wieder einfach gar nichts dazu gesagt. Wenn du gesagt hast, na gut, wenn das so ist, dann sage ich natürlich ein bisschen was. Nein, also ist ja auch richtig so. Also ich finde es auch gut so. Ich meine, gibt bestimmt auch genug Leute, die Demo nicht spielen werden. Und das muss man ja auch mal ein bisschen kritisch vielleicht erwähnen, dass dieses ganze Geldmacherei mit Type-Zero HD nur die Demo zu kaufen ja auch so ein bisschen kontrovers diskutiert wurde. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die natürlich sagen, wie generous von Square Enix zur Final Fantasy 15 Demo noch kostenlos Final Fantasy 2 HD mitzugeben. Genau. Und ich meine, letztendlich, ich weiß nicht, ich glaube, bei Square Enix ist es zumindest so, dass ich das Gefühl habe, diese Praxis bei denen schon so gang gäbe. Final Fantasy 8 war damals, ich weiß gar nicht mehr, wo das reingepackt war. Aber ich meine, davon abgesehen, selbst wenn, es ist auch diese hauptsächliche Sache, ich habe das Gefühl, man kann sich nicht groß darüber beschweren als Außenstehender, weil man das ja nicht kauft und nicht mitmacht. Man sollte sich nicht über Square Enix beschweren, weil Square Enix es hauptsächlich tut, weil sie es tun können. Man sollte sich darüber beschweren, dass es halt Final Fantasy Fans gibt, die das machen. Ich meine, bei dir ist zum Beispiel so, du wolltest halt Final Fantasy Type-Zero HD, du hast ja Type-Zero noch nicht gespielt, das heißt, du hättest dir das irgendwann geholt. Von daher passt das gut zusammen. Ich glaube, es wäre irgendein Spiel gewesen, das dich nicht interessiert hätte, hättest du es wahrscheinlich auch nicht gekauft. Letztendlich haben sie es in dem Sinne ja noch gekauft. Ich meine, Type-Zero HD funktioniert ja in dem Sinne auch, weil es in Westen noch nicht rausgekommen ist. Wenn es die PSP-Version schon gegeben hätte, hätte man auf jeden Fall ein Fragezeichen hintersetzen können, ob man wirklich einen Vollpreistitel dafür daraus machen muss. Das kann man immer noch ein Fragezeichen dahinter stecken, aber das ist wieder eine andere Diskussion. Aber ansonsten, wie gesagt, also ich weiß, Final Fantasy 12 Demo war damals mit Dragon Quest 8 drin, wobei man auch da sagen muss, mein Dragon Quest 8 hat damals auch niemand gespielt und war ein awesome Spiel. Ja. Es gab eine Final Fantasy 10 Demo auch in irgendeinem Square Enix Spiel, aber frag mich nicht mehr in welchem. Und wie gesagt, Final Fantasy 8 wurde auch, weiß ich nicht, ob Parasite Eve war oder sonst irgendwas. Ich weiß auf jeden Fall, 8 und 10 und 12 hatten alle, und 13 war damals in Japan mit Advent Children gebundelt. Also das ist auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass Square Enix sowas gemacht hat. Das ist ziemlich gang und gäbe, ja, definitiv. Ja, aber deswegen meine ich ja, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass du vielleicht auch ein bisschen was du sagst, was bestimmt genug Leute geben wird, die da durchaus interessiert dran sind, aber sich nicht unbedingt deswegen Final Fantasy Type-Zero HD kaufen. Also ich kann dazu eigentlich nur sagen, wenn man nicht so jetzt daran interessiert ist an Final Fantasy 15 direkt, dann reicht es wahrscheinlich auch, wenn man sich einen Stream anschaut. Wer aber wirklich nach den ganzen Spekulationen, wie das Kampfsystem jetzt wirklich ist, wirklich mal ausprobieren möchte, wie es sich jetzt wirklich spielt, weil um ehrlich zu sein, auch ich musste es erstmal wirklich jetzt selbst gespielt haben, um zumindest ein Bild davon zu haben, wie das jetzt eigentlich wirklich funktioniert. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht, weil wenn ihr vielleicht einen Kumpel habt, der das hat, probiert es einfach mal aus. Ja. Die Demo dauert auch so 2-3 Stunden, wenn man einfach nur die Hauptstory macht, wenn man noch Nebenquests macht und einfach nur die Welt erkundet, dann kann man auf jeden Fall noch sehr viel mehr Spaß mit haben. Also man sieht auf jeden Fall schon einiges vom Spiel. Wie gesagt, einige Sachen funktionieren noch nicht so ganz, einige Sachen, da hat man noch keinen Zugriff zu, man konnte nicht auf den Chocobo reiten, nicht mit dem Auto fahren, aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass dieses Spiel A, bald fertig wird und B, auf jeden Fall auch wieder, sag ich mal, besser abschneiden wird als die 13 Trilogie im Gesamten. Ja. Das stimmt. Ja, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir dann auch in die Folge ein. Heute, ja, die letzten zwei Wochen war eigentlich am Anfang nicht so wahnsinnig viel, wie gedacht. Dann ist jetzt doch die letzten paar Tage doch nochmal einiges passiert, sodass es doch ganz interessant ist. Entsprechend haben wir auch drei ganz interessante News-Meldungen und ein sehr interessantes Hauptthema, wie ich finde, das jetzt auch komplett losgelöst ist von dem, was in der Woche so passiert ist. Aber fangen wir vielleicht erstmal an mit einer kleinen News-Übersicht. Wir werden uns heute mit, quasi drei großen Spieleherstellern beschäftigen, beziehungsweise einer davon eher ehemals. Wir fangen an mit Nintendo. Nintendo hat jetzt vor kurzem angekündigt, dass sie gerade in Japan sehr starken Mobile-Markt einsteigen werden. Da haben sie sich ja sehr lange sehr vehement gegen gewehrt. Haben jetzt gesagt, dass sie doch in die Richtung was machen werden. Sie haben sich zusammengetan mit einem relativ großen japanischen Mobile-Entwickler eben, und da soll es wohl in Zukunft was geben. Entsprechend ist dann auch gleich sofort die Aktie geskyrocketet. Sie haben dann auch noch angesagt, dass sie dass sie schon dabei sind, eine neue Videospielkonsole zu entwickeln. Auch das ist nicht besonders überraschend, aber ganz interessant, auch wenn wir noch nicht allzu viel wissen. Da würde ich dann Joe gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Dann kommen wir zu der Firma, die quasi eigentlich nicht mehr so wirklich groß ist, aber die zumindest noch existiert. Das ist nämlich Atari. Da gab es gerade mit einem ehemaligen Atari-Mitarbeiter und demjenigen, der damals Tempest 2000 für Atari gemacht hat, einen Rechtsstreit. Der hat jetzt ja ein Spiel rausgebracht, was manch einer bestimmt mitgekriegt haben wird, nämlich TXK, das quasi ein Nachfolger im Geiste für Tempest 2000 ist. Extrem erfolgreich gewesen letztes Jahr auf der Vita, wäre dieses Jahr gekommen für PlayStation 4, Xbox, PC und alles andere. Das Ganze wurde jetzt eingestellt, weil Atari da geklagt hat. Sie haben nicht mehr geklagt, glaube ich, es gab einfach nur eine Unterlassung. Was da genau passiert ist, das werde ich euch dann erzählen. Und dann schließen wir die News-Sektion ab mit Konami und Hideo Kojima. Da gab es in den letzten Tagen einige sehr, sagen wir mal, am Anfang sehr besorgniserregende Gerüchte für Metal Gear-Fans, nämlich dass Kojima Konami verlassen wird. Tatsächlich haben wir jetzt noch nicht so ganz genaue Infos dazu. Es sieht alles danach aus, es deutet alles darauf hin, tatsächlich, dass Kojima auf lange Sicht gesehen Konami verlassen wird. Er wird auf jeden Fall Metal Gear 5 noch fertig machen. Ich glaube, da hat sich aber auch keine große Sorgen drum gemacht, dass er das nicht tun wird. Aber danach sieht es wohl so aus, als ob er eben die Firma verlassen wird. Noch richtig offizielles Statement haben wir dazu nicht. Aber die Gerüchte sind natürlich schon ganz interessant. Da kann dann Joe noch was zu sagen. Und dann gehen wir über zu unserem Hauptthema. Ganz grob zusammengefasst wollen wir uns heute mit Spiele-Communities beschäftigen. Einmal spezifisch mit Spiele-Communities zu spielen. Vor allem ein bisschen da auch in der Hinsicht, ist das Fluch oder Segen? Ist es schön, wie zum Beispiel bei Final Fantasy, wie bei Zelda, wie bei Gothic oder so ein Kram, eine große Spiele-Community schon zu haben, die sehr aktiv ist, die auch sich einbringt, die sehr vocal ist und ihre Meinung sagt. Das ist ja quasi auch ein Segen für einen Spielentwickler, eine so aktive und auch lautstark Community zu haben, und natürlich ist das gleichzeitig auch ein Fluch, weil man sehr vielen Leuten sehr recht machen muss. Damit wollen wir uns ein bisschen beschäftigen und dann vielleicht auch ein bisschen mit Spiele-Communities im Allgemeinen, also nicht an ein Spiel gebunden, mit Dingen wie zum Beispiel NeoGAF oder Reddit. Einfach da mal drüber reden, wie sich da die Kultur entwickelt, ob das positiv oder negativ ist für unsere ganze Spielewelt, für die Entwickler an sich und so. Glaube ich, ein sehr interessantes Thema, haben wir schon ein bisschen länger auf dem Schirm und machen wir heute einfach mal. Und dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein mit Nintendo in den News-Teil. Genau, und zwar Anfang der Woche hat Nintendo ohne großes Tamtam und eigentlich auch recht überraschend angekündigt, dass sie eben auch ihre eigenen Spiele auf Mobile-Plattformen veröffentlichen wollen, also sowohl Smartphones als auch Tablets. Und dabei kooperiert man mit einer großen japanischen Mobile-Game-Firma, die jetzt weniger selbst Spiele entwickelt, aber eher Plattformen und bestimmte Dienste und Services eben für Mobile-Games bietet oder anbietet. Und zwar handelt es sich dabei um DNA, also es wird geschrieben DE und NA. Mhm. Und die kennt man vielleicht auch deswegen, weil sie unter anderem die MOBAG-Plattform unterhält. Also MOBAG steht im Japanischen für eine Abkürzung für Mobile Game. Und die hat in Japan unter anderem alleine schon 30 Millionen User von 120 Millionen Einwohnern, wohlgemerkt. Und ja. Hat jetzt mittlerweile auch eine Präsenz in den USA und in Kanada, also auch im Westen, und ist eine Plattform, auf der man eben viele verschiedene Mobile-Spiele eben finden kann. Sie publishen unter anderem auch größere Mobile-Spiele, wie zum Beispiel, ich glaube, Rage of Bahamut kennen vielleicht einige, die ein Smartphone haben, das war eine Zeit lang auch recht groß, in den Stores vertreten, und diese beiden Firmen eben wollen das jetzt eben zusammen handhaben. Und planen dazu eben auch ein Online-Account-System zu etablieren, das laut Nintendo auf dem PC, Mobilgeräten und auf Nintendo-Konsolen nutzbar sein soll. Und man dabei dann auf den DNAs Expertise in dem Bereich vertraut. Also es sieht alles danach aus, als würde man da eben versuchen, ein Nintendo-Online-Ökosystem aufzubauen, wie es eben momentan schon das PSN oder eben Xbox Live ist, was auch höchste Zeit wäre. Ja. Als Part des Deals haben sie außerdem angekündigt, dass Nintendo 10% der Aktien von DNA erwerben wird und damit zum zweitgrößten Anteilseigner von DNA wird, während DNA 1,24% von Nintendo erwirbt und damit 10% Anteilseigner von Nintendo ist. Mhm. Und laut dem ich weiß gar nicht, dem japanischen Nikkei-Magazin, also dem offiziellen Magazin zur japanischen Börse, sollen auch schon die ersten Nintendo-Spiele Ende des Jahres auf Mobile-Plattformen herauskommen. Und das ist in dem Sinne erstmal etwas, das vielleicht nicht jeden überrascht hat, weil das eine Sache ist, die schon von vielen Leuten, vor allem von Investoren von Nintendo gefordert wurde, dass man eben in den Mobile-Markt einsteigt, weil obwohl der 3DS recht gut läuft und von der Vita momentan recht wenig Konkurrenz zu fürchten, dann ist natürlich der Mobile-Markt in Japan sehr, sehr stark und man muss sich da schon ernsthaft Gedanken machen, ob der nächste Nintendo Handheld, auch wenn Sony aus dem Handheld-Markt aussteigen würde, trotzdem so erfolgreich sein könnte mit Mobile eben als Konkurrenten. Und deswegen ist es da auch da nicht überraschend gewesen, dass dann nach dieser Ankündigung Nintendos Aktie gleich mal auf ein 4-Jahres-Hoch gestiegen ist. Also viele Leute begrüßen diese Verbindung und erhoffen sich dadurch eben noch mehr Profit eben für Nintendo. Was am Rande auch noch erwähnt wurde, was vielleicht für uns Spiele dann fast ein bisschen mehr interessanter ist, ist, dass Nintendo auf einer Grafik angedeutet hat oder bereits bestätigt hat, dass sie an einer neuen Konsole arbeiten. Man weiß ja nicht, ob es eine neue Handheld-Konsole ist oder eine neue Home-Konsole. Es ist auf jeden Fall eine Dedicated Console Environment, an der sie gerade arbeiten, mit dem Projektnamen NX. Sie haben noch nichts weiter dazu gesagt, außer dass sie nähere Details dann erst nächstes Jahr dazu veröffentlichen wollen. Aber sie haben da auf jeden Fall was in der Mache. Das bedeutet, sie werden den traditionellen Konsolenmarkt nicht verlassen. Das alles andere wäre auch super überraschend gewesen. Ja, allerdings. Also ich finde es, wie gesagt, auch jetzt erstmal wenig überraschend. Ich finde es vielleicht höchstens deswegen überraschend, weil ich doch das Gefühl hatte, Nintendo hat sich so lange dagegen gestellt. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie sich noch länger dagegen stellen, bis sie sich irgendwann in der Realität stellen müssen. Aber ja, so ist es jetzt eben so passiert. Die Fanresonanz ist gemischt, also vor allem im Westen haben viele Leute das Gefühl, also ich meine, wir im Westen haben ja eh ein sehr gespaltenes, also zumindest im Hardcore-Bereich, ein sehr gespaltenes Verhältnis zur Mobile-Game-Industrie und viele Nintendo-Fans sind halt momentan so der Meinung, naja, wir wollen nicht, dass Nintendo so viele Ressourcen dafür verwendet, um Spiele für Mobile zu veröffentlichen, weil wenn dann sowas rauskommt wie momentan bestimmte Free-to-Play-Spiele, die Nintendo ja momentan schon für den 3DS zum Beispiel rausbringt, sowas wie Pokémon Shuffle, ihnen eben zeigt, dass eben diese Art von Spielen nicht mal Nintendo in irgendeiner Weise machen oder entwickeln kann, dass sie richtig als hochwertige Spiele angesehen werden können. Mhm. Und dementsprechend gab es auch eine große Debatte dann in den Foren eben deswegen. Manche Leute finden das gut, begrüßen diesen Schritt, dass sie dann vielleicht auch Nintendo-Spiele eben auf dem Smartphone oder auf dem Tablet spielen können, während andere halt sagen, das ist so der Semitod von dem Nintendo, was wir kennen. Wenn sie jetzt nur noch anfangen, in diesen Markt zu investieren, dann wird es auch immer weniger Home-Konsolen-Spiele vielleicht von Nintendo selbst geben und so weiter. Also die Meinung im Westen ist auf jeden Fall geteilt. Und zum NX ist es momentan so, viele vermuten, dass es eher die neue Home-Konsole ist. Unter anderem auch Eurogamer, da gab es nämlich auch einen Artikel, den sie da veröffentlicht haben, wonach sie die These aufgestellt haben, dass mit der Ankündigung des NX Nintendo jetzt schon seine Wii U-Niederlage öffentlich eingesteht. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so extrem sagen kann, aber wenn es wirklich eine neue Home-Konsole ist, wäre es und wenn sie nächstes Jahr angekündigt wird, dann wird die Wii U vielleicht einer der kürzesten Konsolen-Lifetimes haben von Nintendo-Konsolen, die es bisher gab. Also ja, ist schon auf jeden Fall ziemlich krass und bin mal gespannt. Also es ist auf jeden Fall sehr viel da passiert in der Richtung. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Auch wie das mit dem NX weitergeht, aber da müssen wir uns wahrscheinlich noch bis nächstes Jahr gedulden. Aber auf jeden Fall spannend. Ja, definitiv. Ja, das ist tatsächlich so eine Sache. Also ob das jetzt tatsächlich eine Ablösung für die Wii U jetzt schon ist, das wäre tatsächlich sehr interessant, vor allem auch dann zu sehen, welche Richtung das dann geht. Also ob sie vielleicht wieder mehr Richtung Casual gehen, ob es vielleicht gar nicht darum geht, jetzt eben ein neues Update zu bringen, das dann eben mit der aktuellen Konsolengeneration mithalten kann, sondern ob es vielleicht wirklich auch in eine andere Richtung geht. Oder ob es eben tatsächlich einfach sie jetzt sagen, okay, doch nochmal Hardcore-Markt und wir pushen nochmal und versuchen irgendwie nochmal das zu erreichen, was irgendwie Xbox One und PlayStation 4 gerade erreichen. Wäre super interessant auf jeden Fall, da können wir, wie gesagt, noch gar nicht so groß zu sagen. Und ich kann mich da nur anschließen. Letztendlich das einzig wirklich Überraschende an der ganzen Aktion war, glaube ich, dass Nintendo dann doch halbwegs zügig eingelenkt hat. Dass das in Japan ein riesiger Markt ist und total relevant, das haben wir jetzt ja schon oft genug erwähnt. Und entsprechend macht das durchaus Sinn, dass Nintendo da jetzt einsteigt. Ich hätte nur auch gedacht, dass sie wahrscheinlich einfach noch ein Stück länger dafür brauchen. Trotzdem... kann man auch ein Stück weit verstehen, warum der Westen da so ein bisschen anders drauf reagiert. Bei uns ist der Mobile-Markt eben zwar auch riesig, aber ist eben nicht ganz so verknüpft mit der klassischen Hardcore-, selbst Casual-Spielerschaft. Ich glaube, dass es tatsächlich nochmal so einen Unterschied gibt, dass die meisten wirklichen Hardcore-Spieler eigentlich nichts damit zu tun haben mit dem Mobile-Markt so wahnsinnig, zumindest nicht mit Handys. Sind wir jetzt mal gespannt, was da letztendlich draus wird. Ich glaube, das kann in Japan nur erfolgreich sein. Es wird definitiv Zeit, dass sie das in Japan machen und da mitziehen. Schauen wir jetzt halt mal, wie es für Nintendo läuft. Aber der ja jetzt schon sehr krass gestiegene Aktienkurs ist ja schon so ein bisschen Beleg dafür, dass da viele Leute einiges von erwarten. Von daher, ja, schauen wir mal. Kann eigentlich nur gut gehen, würde ich sagen. Für Nintendo zumindest. Für Nintendo auf jeden Fall, ja. Für uns Fans ist es immer noch was ganz anderes, aber da sind wir beiden ja eh so ein bisschen raus. Von daher glaube ich auch eh nicht, dass die da wirklich komplett dann irgendwie sich jetzt nochmal auf irgendwas versteifen sollten. Ich glaube schon, dass ihr klassisches Segment noch war. Ich glaube nicht, dass das großen Unterschied machen wird. Würde ich sagen, machen wir weiter mit Atari und TXK. Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen grob zusammengefasst. Grundlegend geht es eigentlich darum, dass der ehemalige Atari-Mitarbeiter und eben auch derjenige, der damals Tempest 2000, also den Nachfolger vom Original Tempest gemacht hat, nämlich Jeff Minter, der ist Indie-Entwickler, seitdem er nicht mehr bei Atari arbeiten kann. Der hat 94 das Tempest 2000 für Atari gemacht, hat dann auch bis zum Schluss bei Atari gearbeitet, also bis Atari dann irgendwann sich verabschiedet hat aus der Spieleszene großteilig und hat dann eben jetzt alleine komplett auf sich alleingestellt mit seinem Studio LlamaSoft einen Nachfolger im Geiste quasi entwickelt, nämlich TXK. Dann gab es eine Nachricht, dass offensichtlich Atari da Anschluss dran gefunden hat und jetzt, wo eben dieses Jahr, ich meine, das Spiel ist ja schon ein Jahr draußen, es ist ja dann quasi verrückt zu sagen, okay, ist ja ein bisschen merkwürdig, dass die erst jetzt darauf reagieren. Anscheinend gab es schon länger Kommunikation eben mit dem Jeff Minter, zwischen Jeff Minter und Atari, und Atari hat jetzt, wo eben die PlayStation 4 und die Xbox One Version und die PC-Version kurz bevor vorsteht, ihn quasi dazu gezwungen, die Arbeit an dem Spiel einzustellen. Es gibt, soweit man das jetzt sehen kann, keine Klage. Sie haben nur einfach gesagt, sie würden und werden klagen und sich eben direkt einklagen. Und Jeff Minter hat dann entsprechend gesagt, okay, dann stelle ich hiermit die Arbeit ein. Er war auch sehr, sehr unglücklich darüber, wie man total nachvollziehen kann. Er hat auf Twitter und auch auf seiner Website einige Posts und Tweets rausgehauen, wo man schon ganz klar gemerkt hat, dass er sehr, sehr unzufrieden war, dass er vor allem auch gesagt hat, naja, ich als jemand, der jahrelang Fan von Atari war, der super glücklich war, als er damals bei ihnen arbeiten konnte und Teil daran sein konnte, der super traurig war, als Atari quasi auch dann letztendlich in der Versenkung verschwunden ist. Gerade als so jemand bin ich natürlich extra traurig, dass jetzt diese Firma tatsächlich einfach mir hier so ein Stück weit meinen Lebenstraum daran weiterzuarbeiten zerstört. Das Spiel hat extrem hohe Wertungen gekriegt damals, als rausgekommen ist 2014. Jetzt die neuen Versionen wurden schon heiß erwartet. Grundlegend, glaube ich, ist das so eine Debatte, die an sich erstmal schwierig ist. Wenn man sich jetzt aber anguckt, wie das Ganze gelaufen ist, dann glaube ich, dann gibt es eigentlich doch nur einen Good Guy, das ist eben der Jeff Minter. Der hat sich, so wie es aussieht, schon am Anfang relativ früh an Atari gewandt. Atari ist ja nur noch eine rechte Verwaltung, da sitzen ja nur so 3-4 Leute in einem kleinen Büro und machen nur noch quasi die Markenverwaltung für Atari. Die Firma an sich gibt es ja nicht mehr. Das heißt also, mehr ist es nicht. Er hat sich schon an die gewandt, hat gesagt, er würde gerne die Rechte für Tempest kaufen, er würde gerne einfach offiziell an einem Tempest-Nachfolger arbeiten, da er ja auch derjenige, weil der Tempest 2000 gemacht hat, und viele Leute haben ja auch schon damals gesagt und bis heute gesagt, dass Tempest 2000 so quasi das definitive Tempest war. Das war aber letztendlich alles zu teuer für ihn und hat er gesagt, okay, er kann das nicht machen. Er entwickelt quasi einen inoffiziellen Nachfolger, das heißt also, er benutzt natürlich dasselbe Spielprinzip und auch viele andere Dinge logischerweise, lehnen dann Tempest 2000 an. Ist ja auch sinnvoll, er ist derjenige, der das Spiel gemacht hat. Und es wird auch als Tempest-like quasi beschrieben. Trotzdem ist es ein bisschen sehr merkwürdig, dass Atari jetzt eben gerade so patzig reagiert, gerade weil eben dieser Jeff Minter, der wird da nicht reich mit. Das ist, wie gesagt, eine einzelne Person, der daran arbeitet, super leidenschaftlich seit Jahren schon. Das ist so der Inbegriff des Indie-Entwicklers, der Typ. Und dem jetzt quasi einen Stock zwischen die Beine zu werfen, ist echt schon ziemlich mies, finde ich, kann man schon so genauso sagen. Atari hat sich dann auch nochmal öffentlich geäußert, gesagt, sie können das gar nicht verstehen, warum sich da Leute so drüber aufregen, es ist nun mal ihr Recht. Es wäre schon so, dass eben ganz offensichtlich Verbindungen logischerweise zwischen Tempest und die Tempest-Lizenz liegt eben bei Atari und dem TXK bestehen. Es gibt ja auch ganz viele Reviews und Fachpresseleute, die das eben in Verbindung gebracht haben, und dann posten sie eben auch quasi als Beispiel IGN und GameSpot-Artikel, wo eben dann ganz klar drinsteht, ja, ne, spielt sich quasi wie Tempest. Jeff Mitte hat darauf auch reagiert und hat gesagt, naja, meine Güte, es gibt auch auf der Android, in der Android Store und im Google Play Store gibt es super viele Spiele, die wie Tempest sind. Spiele, die sogar spezifisch sagen, das hier ist Tempest für Android, die sogar seinen Namen erwähnen in einem Spiel, das er dann auch postet quasi, die Beschreibung eines Spiels, das er postet, sagt, dies ist die Android-Version des Spieles Tempest vom genialen Jeff Minter original entwickelt. Das heißt, er wird sogar mitgenannt in dieser Beschreibung. Er sagt, dagegen geht Atari auch nicht vor. Warum werde ich jetzt hier, der sogar sich Mühe gegeben hat, das eben nicht Tempest zu nennen und eben nicht so quasi 1:1 Tempest zu machen, obwohl wohl viele Level-Teile zum Beispiel auch eben und Bonus-Stages so einfach 1:1 die Originale aus Tempest 2000 sind. Warum sich jetzt Atari quasi darüber aufregt und ihm das verbietet, das ist nicht so ganz nachvollziehbar für ihn und für mich persönlich auch nicht. Da steckt nicht mega viel Geld drin. Der Typ wird dann nicht reich mit eurer Lizenz. Das ist eine Lizenz, mit der ihr sowieso nichts mehr machen werdet in Zukunft. Es ist super schade, dass ein so erfolgreiches Spiel jetzt vielleicht sogar auch komplett aus der PlayStation Store verschwindet. Derzeit ist es noch zu kaufen über die PlayStation Store für die Vita. Er hat aber schon geschrieben, dass Atari ihn bittet, quasi eben auch das komplett einzustellen. Das heißt also auch das aus der Store zu nehmen. Da wäre das Spiel tatsächlich jetzt einfach weg. Super, super traurige Geschichte. Einfach völlig unverständlich auch für mich. Wenn man sich den Typen mal anguckt, das ist ein ursympathischer Kerl, der versucht einfach nur das zu machen, was er liebt. Der entwickelt seit 20, 25 Jahren entwickelt er Videospiele. Er hat ja seine eigene kleine Firma, war super erfolgreich, hat ein extrem gutes Spiel da abgeliefert, ist derjenige, der auch damals Tempest 2000 gemacht hat. Ja, also einfach nur traurig in der Hinsicht, muss man sagen. Ist nicht gerade irgendwie Atari als Rechteverwaltung nicht gerade in ein schönes Licht, dass sie das jetzt verboten haben. Zumal da glaube ich auch, wenn es da Geld zu holen gegeben hätte, hätten sie wahrscheinlich auch Geld geholt, aber dass er da jetzt nicht irgendwie groß Rechte abtreten kann, zeigt ja auch, dass das Spiel nicht besonders erfolgreich war. Ich glaube, wenn er sich jetzt mittlerweile leisten könnte, sich die Rechte für Tempest zu holen, würde es einfach machen. Aber so viel Geld scheint nicht bei rumgekommen zu sein. Also, naja. Ist, glaube ich, tatsächlich relativ, zumindest in der Community, relativ einseitig angekommen. Ich glaube, da waren sie alle sehr einig, dass sie das ziemlich daneben fanden. Ja, inklusive mir. Also ich habe TXK ja nun ein bisschen gespielt, weil TXK letztens mal im PlayStation Plus war. Und ich habe einen Kumpel in Japan, der das Spiel liebt, der auch Tempest 2000 wohl geliebt hat. Und auch während ich in Japan war, dann die ganze Zeit TXK gespielt hat und es dann auch auf, ich glaube, in der Global Highschool-Liste auf Platz 3 sogar geschafft hat. Ja. Und der hat auch gesagt, es ist völlig unmöglich, was Atari da macht. Super unverschämt. Das, also, auch ich muss sagen, natürlich kann man irgendwie sagen, okay, dass sie ihre Rechte irgendwo verletzt sehen. Aber ich weiß nicht, das ist trotzdem so ein, wie soll ich sagen, das war so ein Arschloch-Move einfach. Also, sich dann so hinzustellen nach einem Jahr und sagen, nee, wir wollen das jetzt nicht mehr. Du musst das jetzt einstellen und wir sind die Rechteinhaber, das Spiel ist zu nah an unserem Spiel dran. Also ich weiß nicht, ist einfach mega unsympathisch und also ich meine, wenn Atari nicht schon schon halb tot wäre, dann würde ich ihn jetzt auf jeden Fall noch einen Tod wünschen. Ja, also ich glaube tatsächlich, bei mir ist auch das größte Problem, das ich damit habe, hätten sie jetzt irgendwie vor einem Jahr schon mal gesagt, das geht so nicht und man hätte sich vor einem Jahr darüber einigen können oder sonst dann wäre es immer noch ein Dick-Move gewesen, aber da hätte man zumindest sagen können, naja gut, bevor da irgendwas passiert ist, hat sich der Atari gleich gegengestellt und da haben sie auch ein Stück weit ein Recht, das Recht dazu. Aber das jetzt ein Jahr lang komplett zu dulden und zu sagen, ja, ist schon in Ordnung, und jetzt, wo es quasi daran geht, dass er vielleicht auch ein bisschen mehr Geld damit verdienen könnte, nämlich wenn es auf der PlayStation 4, der Xbox erscheint und auf dem PC und weil es jetzt auch schon einen relativ guten Ruf hat, ich meine, es ist glaube ich bei Eurogamer in der Top 10 Spiele des letzten Jahres gelandet oder so ein Kram, also es war wirklich sehr, sehr erfolgreich auf der Vita. Jetzt, wo ein bisschen mehr Geld vielleicht übrig bleiben könnte, wo es auf die anderen Plattformen geht, jetzt plötzlich sagen sie, ach na, jetzt wollen wir das irgendwie doch nicht mehr, finde ich auch echt einfach ziemlich daneben. Ja, keine Ahnung, ist einfach nicht besonders sympathisch von Atari, finde ich. Aber who this man, ja. Or this company? Kann man nichts gegen machen, super traurig, vielleicht erzielt sich da ja doch, wird doch noch irgendwie eine Einigung erzielt, ich glaube da nicht dran, wäre auf jeden Fall schade, wenn sowas und gerade die ganze Arbeit dieses Mannes, der ja auch ein Jahr lang nochmal in Zeit investiert hat, um es jetzt eben auf die anderen Konsolen zu porten, ist alles für die Katze, das ist schon echt sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Aber naja, wir verfolgen das weiter, mal schauen, vielleicht gibt's da ja doch irgendwann nochmal gute Nachrichten dazu, aber erwarten wir es mal lieber nicht. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit unserer letzten Nachricht, nämlich Konami und Hideo Kojima. Das, zumindest das, was wir da bislang drüber wissen und sagen können. Ja, also das war Ja, auch sehr überraschend, muss ich sagen. Und auch in dem Sinne, glaube ich, hat viele Leute geschockt, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Das Ganze hat damit angefangen, also letztendlich, grundsätzlich geht es darum, dass es anscheinend zwischen Hideo Kojima und Konami eben zu irgendeinem Bruch gekommen ist und dass es so aussieht, als würden beide in naher Zukunft getrennte Wege gehen. Wie das Ganze überhaupt erst zu so einem großen Ding geworden ist, das kann da fast, werde ich jetzt mal versuchen, so diese chronologische Timeline so ein bisschen nachzuzeichnen, was da jetzt eigentlich die letzten Tage passiert ist. Und zwar hat das alles damit angefangen, dass einige User, dass einigen aufgefallen ist, ich glaube, Konami hat einfach eine Pressemitteilung gemacht, eigentlich so eine ganz stinknormale, die normalerweise niemand interessiert, niemand liest, und die sie einfach nur angekündigt haben, welche Wechsel es in der Exekutivstruktur von Konami ab dem 1. April geben wird. Und dann ist plötzlich Leuten aufgefallen, dass Hideo Kojima plötzlich nicht mehr in der Liste der Executives war. Also er war vorhin, glaube ich, Creative Executive Officer bei Konami und damit sozusagen auch einer der höchstrangigen Leute eben bei Konami. Und er war dann plötzlich nicht mehr drin. Und ich meine, das haben dann manche Leute erstmal gemerkt und das ist denen aufgefallen, aber dabei haben sich noch keine Leute oder niemand sich groß was dabei gedacht. Dann haben aber andere User noch ein paar andere Nachforschungen angestellt, dann ist ihnen aufgefallen, dass auf der offiziellen Webseite zu Metal Gear Solid 5 die Aufschrift, die normalerweise unter jedem Spiel von Kojima ist, nämlich A Hideo Kojima Game, plötzlich einfach aus dem Footer verschwunden ist. Und das ist nicht nur für Metal Gear Solid 5 der Fall war, sondern auch für Ground Zero, sondern und alle anderen Spiele, die er bisher für sie gemacht hat. Und dann ist Leuten aufgefallen, dass die Webseite von Kojima Productions, also dem Studio, dem Kojima vorsteht, plötzlich auf die Konami-Hauptseite verwiesen hat, anstatt auf die eigene Seite. Und auch der Twitter-Account von Kojima Productions dann getwittert hat, dass sie ab jetzt mit dem offiziellen Konami-Twitter-Account zusammengelegt werden und sie jetzt selbst nicht mehr twittern werden. Und außerdem ist auf der Website dann auch noch Leuten aufgefallen, dass das Studio in Los Angeles, das bisher Kojima Productions Los Angeles hieß, einfach stillschweigend in Konami Los Angeles Studios umbenannt wurde. Und man da jetzt schon das Gefühl hat, okay, da ist irgendwas auf jeden Fall im Man kann Busch. Eigentlich schon fast sagen, es geht schon über Gerüchte eigentlich hinaus. Alles deutet darauf hin, ja. Ja, und dann kam dann abends dann plötzlich ein Artikel auf GameSpot, der sich auf Insider-Informationen aus dem, ja, Innern von Konami berufen hat, in dem ange oder in dem dann stand, dass es eben zwischen Konami und Kojima zu einem Bruch gekommen ist und dass Kojima deswegen nach dem Release von Metal Gear Solid 5 Konami verlassen wird. Der Informant von ihnen habe auch gesagt, dass Senior Staff bei Kojima Productions mittlerweile nur noch eingeschränkt Zugriff auf Firmen-E-Mail, Telefon und alles Mögliche hätten, also dass das Studio sozusagen selbst auch mittlerweile sozusagen schon halb aus der großen Firmenstruktur ausgesondert wird und es dementsprechend danach aussieht, als würden dann beide, also Seiten dann einfach getrennte Wege gehen. Kojima habe dann in einem internen Gespräch mit dem Key Staff zu Metal Gear Solid 5 gesagt, man müsse sich jetzt trotzdem noch einmal ein letztes Mal anstrengen, und zwar für die Fans, die erwarten, dass sie ein richtig gutes Spiel kriegen, und das sollen sie auch kriegen mit Metal Gear Solid 5. Konami ließ das Ganze oder die ganzen Spekulationen, die vorher natürlich in den Foren dann sehr groß dann diskutiert wurden, dann erst unkommentiert, dann haben sie gestern dann ein Joint Statement in Anführungszeichen mit Kojima veröffentlicht, in der sie zum einen klarstellen, dass Metal Gear Solid 5 wie geplant im September erscheinen soll und das Statement von Kojima dazu sei, dass sich die Fans keine Sorgen brauchen müssen, er ist 100% immer noch an der Entwicklung des Spiels beteiligt und sie sollen sich weiter auf das Spiel freuen, es wird ganz großartig. Aber es gab keine einzige Stellungnahme zu dessen Zukunft und auch, also eigentlich die ganze Krux an der Geschichte, nämlich nicht, ob Metal Gear Solid 5 noch im September erscheint oder ob Kojima weiter daran arbeiten soll, sondern ob Kojima bei Konami bleibt. Dazu gab es immer noch keine offizielle Äußerung dazu. Das Einzige, was Konami noch gesagt hat, sie werden weiterhin auch Metal Gear Spiele entwickeln. Sie suchen momentan nach neuen Mitarbeitern, um zur Realisierung dieser Pläne. Also auch da wird schon angedeutet, dass es nicht mehr Kojima Productions machen wird, sondern eben ein neues Team soll eben die Metal Gear Marke, die ja Konami gehört, weiter entwickeln und eben neue Spiele daraus entwickeln. Aber anscheinend oder wahrscheinlich ohne Beteiligung von Hideo Kojima selbst. Und ja, die News hat relativ viel Aufsehen gesorgt, natürlich vor allem in der Metal Gear Community. Viele Leute für viele Leute ist das jetzt möglicherweise oder laut ihrer Meinung der Tod der IP, weil ohne Kojima, ihrer Meinung nach, und ohne Metal Gear selbst gespielt zu haben, würde ich auch sagen, Metal Gear Solid ohne Kojima funktioniert wahrscheinlich einfach nicht. Und dass sie halt sagen, wenn Konami Kojima wirklich wirklich sozusagen rausschmeißt, dann hat Konami an sich quasi fast gar nichts mehr. Weil wenn man da sagen muss, also auch ich muss dazu sagen, wenn man sich so ein bisschen überlegt, okay, was können die Gründe gewesen sein? Ist Kojima ihnen vielleicht ein bisschen zu mächtig geworden? Ja, vielleicht, aber andererseits haben sie ihn erst so mächtig gemacht, wenn man mal bedenkt, was für eine Stellung Kojima innerhalb von der Spielentwicklung von Konami hat. Er macht nicht nur Metal Gear Solid, er hat auch die letzten Castlevanias gemacht, weil Castlevania vorher einfach mehr rumgefloppt ist im 3D-Zeitalter. Ja. Sie haben ihm jetzt Silent Hill gegeben, dessen Zukunft damit auch erstmal wohinter ein großes Fragezeichen steht, wenn Kojima wirklich Konami verlassen sollte. Wir haben sie jetzt auch Kojima gegeben. Ich weiß noch nach der Ankündigung, dass Kojima Silent Hill entwickelt, haben schon viele gesagt, jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass Kojima Pro Evolution Soccer entwickelt. Dann entwickelt er alle großen IPs, die Konami nur noch übrig hat. Nämlich Metal Gear, Castlevania, Silent Hill und eben Pro Evolution Soccer. Wenn Kojima jetzt auch noch geht, was haben sie dann noch? Also... Ja. Nicht mehr viel. Bei Konami hat man jetzt schon das, man hat letztes schon das Gefühl gehabt, sie haben eigentlich nichts mehr außer Metal Gear und Pro Evolution Soccer. Und wenn Kojima erstmal weg ist, keine Ahnung, also... Bleibt nicht mehr viel übrig, ne. Bleibt nicht mehr viel übrig. Vor allem, weil letztens auch der Produzent und Director von einem in Japan sehr erfolgreichen Spiel namens Love Plus, ich weiß nicht, ob Leute schon mal davon gehört haben, das ist so ein Spiel, wo du virtuell, eine Freundin hast, mit der du auf Daten gehst, alles mögliche hast, also ein sehr japanisches Spiel, das auch von Konami entwickelt wurde, hat der Director die Studio auch verlassen. Also, ich weiß nicht. Das Ganze klingt erstmal, also für Metal Gear Fans auf jeden Fall sehr schockierend, glaube ich. Und für Konami, glaube ich, ist das auch keine so gute Nachricht. Auch wenn Konami vielleicht das Gefühl hat, vielleicht sie müssen ihn loswerden. Aber ich glaube, ohne ihn wird das erstmal nichts in der großen Spielindustrie mit Konami. Ja, also ich meine natürlich, das sind immer noch... in Anführungsstrichen Gerüchte, das müssen wir schon dazu sagen, aber wie wir jetzt auch schon gesagt haben, viel eindeutiger kann es eigentlich nicht mehr werden. Alles deutet darauf hin, dass sie nach und nach, aber ziemlich zügig Kojima aus Konami-Firmengeschichte streichen, so ungefähr. Überall wird sein Name entfernt, überall wird alles am Namensrechten und so ein Kram geändert. Sieht jetzt endlich nach einem Bruch aus. Ich würde das gar nicht unbedingt Konami vorwerfen. Wer weiß, ob sie ihn wirklich rauswerfen oder ob Kojima geht. Man weiß ja auch bisher nicht, was da jetzt letztendlich vorgefallen ist. Ich würde ja immer noch behaupten, dass Kojima zumindest rein potenziell so ein Charakter ist, der da gegebenenfalls auch mit einer gewissen Exzentrik auf den Tisch gehauen hat, gesagt hat, nein, wir machen das alles so, wie ich das möchte, bis dann irgendwann Konami gesagt hat, okay, jetzt ist Feierabend, so läuft das nicht mehr. Auch das ist natürlich möglich. Trotzdem muss man natürlich sagen, derjenige oder diejenigen, die da letztendlich dann bei der Sache scheiße dastehen, ist auf jeden Fall Konami. Ist auch egal, ob das jetzt so in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit so ist. Kann auch sein, dass Konami da als die Good Guys bei rauskommen. Letztendlich der entscheidende Faktor ist das, was du als letztes gesagt hast. Kojima hat fast alles gemacht, was Konami letzte Zeit, was Konami noch an großen Franchises und Serien hat. Und Kojima war oft genug auch der Grund, warum sie noch groß geblieben sind. Also Kojima ist einfach ein Household Name. Man kann mit Kojima Werbung machen und sie tun es auch. Das heißt, Kojima wird nie ein Problem haben, in Zukunft einen Job in der Spielindustrie zu finden. Der gründet sein eigenes Studio, macht, was er will. Das ist gar kein Problem. Die tatsächlich ein großes Problem haben werden, sind wahrscheinlich letztendlich Konami. Und das ist ja so ein bisschen so eine Sache, gerade weil es um Konami eh nicht so mega gut bestellt ist, muss man ja schon irgendwie auch sagen, glaube ich, werden die da letztendlich Schwierigkeiten haben. Jetzt warten wir erstmal ab, was offiziell passiert. Irgendwann wird es ja wohl eine Ankündigung dazu geben. Irgendwann wird Kojima ja sagen, okay, ich bin dann ab dem und dem Termin raus und mach was anderes. Wahrscheinlich werden wir nie erfahren, warum das jetzt wirklich passiert ist, aber ich denke, wie gesagt, dass das letztendlich auch relativ irrelevant ist, weil, ja, die Leidtragenden werden wahrscheinlich Konami bei der ganzen Aktion sein. Und wahrscheinlich vielleicht noch die und die Metal Gear Fans gegebenenfalls, weil dann Metal Gear 5 theoretisch das letzte Metal Gear sein könnte. Wenn man sich jetzt anguckt, wie das mit anderen Franchises gelaufen ist bei solchen Sachen und vor allem auch allgemein so die Idee dahinter, Metal Gear ohne Kojima, das weiß man nicht, ob das wirklich gut funktionieren könnte. Das könnte vielleicht ein Serienreboot werden, aber ob das alles dann noch so gut funktioniert, ist sehr fraglich. Warten wir jetzt erstmal ab, würde ich sagen, aber ja, an sich eine relativ überraschende Nachricht auf jeden Fall. Ich meine, was vor allem mich dann noch in der Sache natürlich am meisten irgendwie neckt, ist die Sache mit Silent Hill, weil ich weiß noch, nach der Gamescom, wir waren alle sehr gespannt drauf, wie das laufen würde mit Kojima und Guillermo del Toro. Dann noch die sehr vielversprechende PT-Demo. Jetzt, wo alles wieder damit dahingehend in den Sternen steht, ist schon ein bisschen enttäuschend. Also, das ist richtig, wenn, ja. das daran scheitern sollte. Es ist nicht so ganz klar, was da jetzt draus wird, ja. Also schlicht und ergreifend einfach nur, weil, ja, nicht klar ist, ob Kojima noch in Zukunft dann an der Franchise weiterarbeiten wird. Und ich nehme auch mal an, dass Guillermo del Toro, der wird ja nicht der Spieldesigner gewesen sein, der wird, glaube ich, eher für Story und Atmosphäre und Welt und sowas zuständig sein. Und ich glaube auch, dass der ein Stück weit motiviert davon war, mit Kojima zusammenzuarbeiten. Würde ich ihm zumindest... Ja, das hat er sagen, ja auch selbst gesagt. Würde ich auch zumindest der ganzen Aktion zutrauen, dass das vielleicht sogar der Hauptgrund war. Das heißt, wenn Kojima da wegfällt, ist dann halt die Frage, inwieweit da Del Toro vertraglich gebunden ist, wie der dann noch involviert ist. Wenn das wahrscheinlich vielleicht einfach auch eine Idee war, dass die beiden zusammen was machen können. Weil was es ja offensichtlich war, haben sie ja auch gesagt, sie wollten auch zusammenarbeiten. Dann wird es, glaube ich, langsam echt ganz schön schwierig, auch dann um das Projekt. Aber das warten wir jetzt erstmal alles ab. Keine Ahnung, ist alles noch sehr, sehr früh. Es ist definitiv irgendwie eine überraschende Nachricht und es sieht definitiv noch aus, als ob das zumindest nach Metal Gear 5 mit Kojima und Konami vorbei wäre. Aber was mit Silent Hill und dergleichen passiert, das müssen wir dann in Zukunft einfach sehen. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir damit die News-Sektion und gehen über ins Hauptthema. Wie wir ja schon gesagt hatten, letztendlich geht es heute um Spiele-Communities. Das ist ein relativ breites Thema. Wir werden uns da, glaube ich, auf ein paar spezifische einfach auch so ein bisschen als beispielhaft dann fixieren. Wie ich schon gesagt hatte, das ist zum Beispiel vielleicht sowas wie Final Fantasy. Das ist dann im deutschen Raum sowas wie zum Beispiel die Gothic-Community. Es ist auch die Zelda-Community zum Beispiel oder allgemein, was vielleicht einfach kommen, da könnte man fast Nintendo zusammenfassen. Dann haben wir auch sowas wie zum Beispiel DSA oder D&D, das heißt also Spiele-Communities, die gar nicht unbedingt von Videospielen kommen. Diese Communities sind heutzutage, glaube ich, gerade in Zeiten des Internets und der immer größeren Einbindung der Community in den Entwicklungsprozess auch immer relevanter geworden die letzten Jahre. Sie sind immer mächtiger geworden in der Hinsicht auch und es ist immer wichtiger und, glaube ich, auch immer schwieriger, eben diesen Leuten gerecht zu werden. Diese eingebaute Fanbase ist natürlich erstmal auf den ersten Blick ein Segen für einen Entwickler. Er hat einfach schon feste Fans, von denen er weiß, die wird er sein Produkt verkaufen. Die sind mit dem Spielprinzip vertraut. Er muss sich nicht unbedingt 100% nach den Mainstream-Richtlinien richten, so wie das zum Beispiel ein Final Fantasy einfach noch nie getan hat. Wie auch Zelda ein Stück weit losgelöst ist von dem, was derzeit so ein bisschen Standard ist, klar. Da kommen dann jetzt auch sowas wie Open-World-Sachen mit rein, die auch sehr westlich wirken. In Final Fantasy 15 ist es ja zum Beispiel der Fall. Auch Zelda wird eine Open-World in Anführungsstrichen haben. Solche Trends merkt man das schon, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass sie relativ befreit sind vom Druck der allgemeinen Spieleindustrie, vom Druck der Entwicklung, in die Spieleindustrie geht, weil sie einfach diese feste Fanbase haben, die gewisse Dinge von dem Spiel erwarten, die kein Problem damit haben, wenn das Spiel sich auch nicht wahnsinnig weiterentwickelt, weil sie einfach das Spiel genau deswegen lieben. Das ist zum Beispiel jetzt als Beispiel bei Gothic der Fall, eine Serie, die ja letztendlich über Jahre, Jahrzehnte hinweg immer wieder dasselbe Spielprinzip recycelt, sich nicht wirklich eigentlich der Entwicklung im Genre allgemein anpasst, sondern ziemlich straightforward einfach das macht, was eben Gothic ausmacht und dafür auch sehr, sehr geliebt wird von den Fans. Ja, das sind quasi so ein bisschen, das ist natürlich eigentlich erstmal ein Segen, dass man solche Communities hat. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Stück weit ein Fluch. Ich kann mich damals an ein Interview mit Bernd Bayreuther erinnern. Das war derjenige, der damals zuständig war für Drakensang, falls sich da noch ein oder zwei Leute dran erinnern können. Drakensang war, glaube ich, in Deutschland gar nicht so unerfolgreich. Ich glaube auch, selbst irgendwie international lief das gar nicht so wahnsinnig schlecht. Das ist ein Rollenspiel im DSA-Universum gewesen, das Schwarze Auge, im deutschen Rollenspiel-Universum, quasi das Äquivalent zu Dungeons & Dragons. Das wurde entwickelt von Radiant Labs, das ist eben ein deutsches Studio und Bernd Bayreuther ist eben der leitende Director gewesen von dem Spiel und der hat in einem Interview gesagt, ja, das ist natürlich schon mal schön, dass man diese Fanbase hat. Man hat sofort auch als ein Studio, das bisher noch nicht im DSA-Universum gearbeitet hatte, das ist ja quasi auch nochmal eine kleine Besonderheit, hatten wir gleich sofort eine eingebaute Community, von der wir sofort Feedback gekriegt hatten. Wir hatten gleich begeisterte Fans, die sich äußern wollten, die sich einbringen wollten, aber natürlich ist es dann umso schwerer, diesen Leuten auch gerecht zu werden. Er hat auch gesagt, er hatte das Gefühl, sie hatten nicht so wahnsinnig viel Freiheit in dem Sinne. Sie mussten sich an die ganzen DSA-Autoren und auch an die DSA-Firma an sich wenden. Sie mussten das alles mit denen absprechen, dass sie nicht anfangen, irgendwie die Lore zu verändern. Sie mussten sich ziemlich straightforward an viele Rollenspiel-Traditionen halten. Und er hat auch gesagt, dass es sehr, sehr schwierig war, mit so vielen Einschränkungen zu leben. Also es ist Fluch und Segen gleichzeitig. Und ich glaube, das macht das Ganze ja auch interessant. Und ich würde sagen, da steigen wir dann auch wirklich einfach ein. Vielleicht gehen wir nachher nochmal auf Spiele-Community allgemein ein, wie zum Beispiel auf Reddit zum Beispiel oder, ja, was haben wir vorhin noch, NeoGAF, wo du ja auch ziemlich aktiv bist. Einfach mal um die Frage quasi, ja, Fluch oder Segen, sollte man auf seine Community hören oder nicht, ist vielleicht auch so eine Frage, die sich dann stellt. Sollte man zusehen quasi, dass man diese Community möglichst nutzt, sollte man die wertschätzen? Und wie weit sollte man sie vor allem auch Einfluss nehmen lassen? Oder wird es dann eben irgendwann, geht es irgendwann zu weit? Sollte man irgendwann auch seinen eigenen Weg gehen und sich ein bisschen von der Community lösen? Ich glaube, ein gutes Beispiel, wo das einigermaßen gut funktioniert, ist Final Fantasy. Und das auch hauptsächlich, weil Final Fantasy von Anfang an ziemlich aggressiv bei jedem Teil wieder ein bisschen an der Neuerfindung des Spielprinzips gearbeitet hat, zu einem gewissen Grad. Sie haben immer wieder versucht, das Kampfsystem zu verändern. Das merken wir auch heute bei den Final Fantasies noch. Es gibt da eigentlich nicht so wahnsinnig viel Konsistenz. Du als jemand, der ja auch in der Final Fantasy Community ein Stück weit involviert ist, weil du halt auch großer Final Fantasy Fan bist, wie siehst du das denn? Hast du das Gefühl, dass die Community da großen Einfluss hat? Hast du das Gefühl, dass die Community vielleicht bei Final Fantasy auch ein bisschen zu forgiving ist, den Fehlern gegen Final Fantasy, also Final Fantasy gegenüber? Ich als jemand, der so ein bisschen außenstehend ist, habe ja schon oft gesagt, dass ich manchmal ein bisschen zweifelhaft finde, was Final Fantasy sich rausnehmen kann oder was Square sich rausnehmen kann bei Final Fantasy, was bei keiner anderen Franchise funktionieren würde, einfach nur weil es Final Fantasy ist und die Fanbase entsprechend ist. Also ich glaube, bei Final Fantasy ist immer ein bisschen schwierig, weil du hast ja schon gesagt, Final Fantasy Spiele, sie haben schon bestimmte Sachen, wo viele Leute immer das Gefühl haben, das hält die Franchise in irgendeiner Weise zusammen, aber wie gesagt, es versuchen sich auch immer wieder ein bisschen selbst zu erfinden. Ja. Und Final Fantasy vielleicht dahingehend eine Serie, obwohl sie schon so lang ist, wo es wirklich sehr wo die Entwickler das Glück haben, dass die Serie quasi schon dadurch definiert ist, dass sie sich immer wandelt. Was aber gleichzeitig auch bedeutet, dass die Community an sich, obwohl wir in der Hinsicht einig sind, dass das eine unserer Lieblingsfranchises ever ist, trotzdem innerlich sehr gespalten ist. Also es gibt nicht umsonst diese notorischen Diskussionen in jedem Forum, egal in welchem Forum du bist, um die Frage, welches Final Fantasy das Beste ist. Und da gibt es 1000 richtige und 1000 falsche Antworten und nie wird es einen Konsens innerhalb der Community geben, welches Spiel jetzt wirklich das Beste ist. Es gibt natürlich ein paar, die natürlich in der Hinsicht hervorstechen, aber es gibt Leute, die mochten die Open World in 12 und dafür aber das lineare System in 10 nicht. Es gab Leute, die fanden das Kampfsystem in 10 aber richtig awesome, dann eben nicht mehr ATB, sondern richtig klassisch Turn-Based. Dann gibt's eben die Leute, die gesagt haben, 13 hat immer noch ein ganz gutes Kampfsystem, dadurch, dass, obwohl es mit manchen Traditionen bricht, dass man nicht mehr die Party komplett steuern kann, aber es trotzdem irgendwie noch ATB ist und einfach actionreicher. Das haben viele auch nicht gut gefunden. Also dementsprechend, der Final Fantasy Fanbase kann man es sowieso nie recht machen. Das stimmt. Also es funktioniert einfach an sich nicht, weil viele Leute natürlich auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu den Spielen gekommen sind. Die Leute, die mit SNES teilen oder mit dem Famicom sogar schon angefangen haben, haben natürlich ganz andere Ansprüche an ein Final Fantasy als die meisten Leute wahrscheinlich, vor allem in Europa, die ja mit Final Fantasy 7 eingestiegen sind. Oder halt eben wahrscheinlich jemand, der mit Final Fantasy 13 einsteigt, der kann vielleicht auch mit Final Fantasy 10 oder 9 eben auch nichts mehr anfangen. Dementsprechend ist Final Fantasy schon schwierig. Ich würde sagen, vom Feedback her, Square Enix ist normalerweise eigentlich, oder auch Square so früher, war eigentlich eine Firma, die an sich recht wenig, also direkten Kontakt mit der Community hatte in dem Sinne. Also natürlich die Foren und so weiter gab es immer. Aber das ist immer das, du hast bei Square Enix ja auch bis vor kurzem immer noch das Gefühl, ob das so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, so ein Elfenbeinturm, so ein bisschen. Die sind halt da oben, die machen schon ihr Zeug. Wenn sie Informationen rausfließen lassen wollen, dann tun sie es, aber meistens tun sie es eben nicht. Also das ist ja die ganze Geschichte mit Versus damals gewesen, mit Kingdom Hearts, einfach mit allem ungefähr, was mit Square zu tun hat. Wir haben immer das Gefühl, okay, die sitzen da oben und werkeln, aber wir haben eigentlich keine Ahnung, was sie da eigentlich machen, was es da für Probleme gibt und nichts. Und eigentlich erst mit Final Fantasy 14, das richtig gefloppt ist, also dem ersten Final Fantasy 14 und dem jetzigen Reboot The Realm Reborn und jetzt eben auf 15 habe ich das Gefühl, sie öffnen sich ein bisschen mehr, sie haben jetzt auch vielleicht die neuen Leute dafür, eben Tabata oder eben Yoshida, die eben auch vielleicht eine ganz andere Art und Weise haben, eben mit der Community umzugehen, die auch das Gefühl haben, sie möchten eben den Kontakt mit der Community haben. Tabata hat ja auch neulich zum Beispiel ein Reddit AMA gehabt, das wäre ja vor ein paar Monaten ja undenkbar gewesen, Nomura in einem Reddit AMA. Also dahingehend habe ich schon das Gefühl, sie möchten jetzt auch viel mehr Feedback haben, also auch die Lead-Designer, die jetzt neulich auf der Anime-Expo waren, auf der PAX, und ein Panel zu Final Fantasy haben sie auch gesagt, wir hoffen, dass wir dann viel Feedback von euch für die Demo hinkriegen. Sie haben jetzt auch schon einige Surveys rausgegeben für die Leute, die Demo gespielt haben zu 15, was sie davon halten. Ich glaube, für Final Fantasy ist es aber wirklich in der Hinsicht ich glaube, es ist gut, dass sie Feedback kriegen. Ich glaube, es gibt einige Sachen, die kann man objektiv, die kann jeder Final Fantasy Fan in dem Sinne bestätigen, dass man eben sagt, okay, die Kamera funktioniert nicht so ganz, Technik und so weiter. Aber ich glaube, Fan-Feedback von Final Fantasy, der Final Fantasy Community zu Gameplay-Systemen, Charakteren und sonst was funktioniert einfach nicht. Ja. Weil ich selbst weiß, wie unterschiedlich die Final Fantasy Fanbase eben ist. Jeder mag an Final Fantasy etwas anderes. Es gibt Leute, die können es überhaupt nicht abhaben, dass das Final Fantasy 15 kaum weibliche Charaktere hat. Manche Leute haben es immer noch nicht verkraftet, dass Uematsu nicht mehr Komponist ist. Manche Leute haben es immer noch nicht verkraftet, dass Final Fantasy jetzt ein Action-based Kampfsystem haben wird und nicht mehr Turn-based, dass es kein Random Encounter mehr geben wird. Es gab diese ewigen Diskussion, World Map ja oder nein. Also, bei Gameplay-Systemen werden sie niemals eine Meinung von der Community kriegen, das sollt ihr machen. Es gibt so viele verschiedene Meinungen, deswegen glaube ich, ist in der Hinsicht Feedback okay, ist schön, dass sie das haben wollen, aber ich glaube auch Square ist dahingehend intelligent genug zu sehen, okay, wir können einfach, also ich wette mit dir, das Feedback, das sie kriegen, wird einfach all over the place sein. Höchstwahrscheinlich. Aber was natürlich für Final Fantasy oder für Square Enix erstmal richtig gut ist, natürlich, du hast gesagt, die Stärke der Final Fantasy IP und dann immer noch die Loyalität der Community. Ich glaube, 13 hat ihnen schon sehr geschadet. Also 13 war wirklich eines dieser Spiele, wo ich das Gefühl hatte, da waren sich recht ein großer Teil der Community einig, dass das kein gutes Spiel war. Und während es bei allen anderen Spielen noch das Gefühl hast, okay, vor allem bei 12, jetzt im Nachhinein finden es Leute jetzt doch wieder gut. Aber trotzdem, du hast die Leute, die 14 unterstützen. Du hast die Leute, die auch 15 wieder kaufen werden. Sie werden auf jeden Fall eine neue Chance kriegen. Die Fanbase ist groß genug, dass selbst Leute, die jetzt durch 13 abgeschreckt wurden, wenn die nicht mehr zurückkommen, dass es immer noch groß genug sein wird. Ich glaube, das ist wirklich der größte Vorteil der Final Fantasy Community. Ich glaube, von Feedback her ist Final Fantasy ganz schlecht für Feedback. Das stimmt. Ich meine, das haben wir ja schon gerade gesagt. Und das ist ja auch, glaube ich, so eine Sache, die... Also Square hat in der Hinsicht, glaube ich, Glück, dass sie eine sehr treue Fanbase haben, die ein Stück weit alles akzeptiert und spielt, was Square so mit Final Fantasy macht. Final Fantasy 11 haben wir ja letztens quasi erst wieder nachgekriegt, ne, mit das wird in einem Jahr ungefähr, dann werden die PlayStation 2 und Xbox Server vom PlayStation 2, muss man sich mal auf der Zunge zergehen. PlayStation 2 Server laufen überhaupt noch. Wir wissen ja, dass das Spiel noch halbwegs erfolgreich ist. Die werden im Ende des, also Anfang nächsten Jahres dann endlich eingestellt werden, also der Support für diese Version. Die PC-Version ist aber die am erfolgreichsten immer noch ist bei Final Fantasy 11 und die wird weiterlaufen. Die haben immer noch über 1 Million Abonnenten. 1 Million bei Final Fantasy 11. Das ist völlig bescheuert und unglaublich. Das Spiel ist 16 Jahre alt. Das heißt also, Final Fantasy kann sich ein Stück weit fast alles erlauben und man kann ihm auch nicht wirklich böse sein, wenn es etwas anders macht als gewohnt quasi, weil eben Final Fantasy von Anfang an darauf beruhte, dass jedes Spiel ein bisschen anders ist. Und das ist, glaube ich, tatsächlich der riesige Vorteil. Wenn wir jetzt das krasse Gegenbeispiel dazu nehmen, nämlich Gothic zum Beispiel, das ja auch eine sehr, sehr, sehr starke Community hat und vor allem auch mit Piranha Bytes ein Studio, das sehr viel Community-Input und Feedback auch nutzt, die da also sehr hinterher sind, hinter der Community hinterher auch, ist eben ein Spiel, das sich über Jahre hinweg überhaupt gar nicht verändert hat. Das erste Gothic, das zweite Gothic, ich glaube gerade Gothic 2 ist für viele das definitive Gothic, auch für mich. Das zweite Gothic war eine Weiterentwicklung des ersten. Gothic 3 baute darauf aus, war so ein Bugfest, dass es ja überhaupt gar nicht funktioniert hat, das wissen wir ja. Danach kam dann ja auch die Trennung von Joe Wood, sodass dann eben Piranha Bytes danach nicht mehr in Gothic weitergearbeitet hat, weil natürlich die Lizenzrechte für die IP bei Joe Wood liegen. Die haben dann ja auch nochmal einen Gothic 4 gemacht, das ist ja irgendwie völlig gefloppt und versenkt verschwunden. Das hat niemanden irgendwie wirklich interessiert. Da merkt man dann auch eben, dass diese Community eben doch sehr, sehr harsch auch sein kann. Ein Spiel, das eben eine Community hat, eine große und eine vor allem sehr leidenschaftliche Community. Und diese Community vergrätzt, das hat auch im Normalfall auf dem normalen Markt keine Chance. Diese Community sind eben die Leute, die das als erstes spielen. Das sind die Leute, die da am meisten vocal sind, die Leute, die sich in Foren dazu äußern und so ein Kram. Und ich glaube, dadurch kann so ein Spiel auch sehr schnell, gerade weil es der Community nicht gefällt, eben auch einen sehr schnellen, schlechten Ruf bei Leuten gewinnen, die eben noch nicht Teil der Community sind, die das vielleicht als erstes mal gespielt hätten. Aber genau, dann macht eben Piranha Bytes weiter, entwickelt dann Risen und Risen ist ja nun wirklich einfach Gothic 2 nochmal neu aufgegossen. Risen 2 ist ein bisschen was anderes, Risen 3 vielleicht auch, aber vom Prinzip her bauen sie immer wieder dasselbe Spiel. Und die Community liebt es, die wollen genau das. Und das Praktische natürlich bei Piranha Bytes daran ist, die wollen letztendlich auch das. Die haben in Risen 2 das erste Mal einen Schritt weggemacht davon. Risen 2 war trotzdem halbwegs erfolgreich. Aber hauptsächlich, weil sie eben vieles optional gemacht haben, was dann jetzt eben Weiterentwicklung gewesen wäre. Viele der Komfortfunktionen waren rein optional. Im Grunde genommen konnte man das Spiel immer noch fast genauso spielen wie das alte Spiel. Es basiert immer noch auf denselben Traditionen, wie zum Beispiel, dass man bei Lehrern Fähigkeiten lernen muss, dass man die nicht einfach so on the fly lernt, mit Lernpunkten. Es basierte immer noch darauf, dass man ein Stück weit Fraktionen im Spiel hat, die auch sehr, sehr wichtig sind. Das heißt also, eine wirkliche Weiterentwicklung, da gab es nicht. Und das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Das ist ein Spiel, das davon lebt. Muss natürlich aber auch sagen, in Zukunft wird es natürlich sehr schwierig, sich davon zu entfernen. Diese Serien, die halt immer wieder quasi dasselbe Spiel produzieren, mit neuem grafischem Aufguss und leicht veränderter Story, die nehmen sich natürlich auch ein Stück weit selbst die Innovationsmöglichkeiten. Die nehmen sich ein Stück weit selbst die Freiheit, eben in Zukunft in auch eine veränderte Richtung entwickeln zu müssen. Man kann es natürlich argumentieren in beide Richtungen. Man kann sagen, es ist, wie gesagt, Fluch oder Segen. Man kann auch sagen, es ist wichtig, auf seine Community zu hören. In manchen Fällen, glaube ich, sieht man sehr, sehr gut, wie eine Community so ein Spiel auch verbessert, wenn sie eben aktiv mit einbezogen wird. Gutes Beispiel dafür vielleicht ist die Heroes-Serie, Heroes of Might and Magic. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich da ein riesen Fan von bin. Auch du hast Heroes 3 bis zum Erbrechen gespielt, als es damals aktuell war. Ich glaube, ja, das haben irgendwie, weiß ich auch nicht, Heroes 3 ist so ein Ding, egal ob die Leute Rundenstrategiespiele gespielt haben oder nicht, Leute irgendwie in unserem Alter, die ein bisschen was mit Strategiespielen im Hut hatten, haben irgendwann mal Heroes 3 gespielt. Ich bin ja auch ein riesiger Heroes 5-Fan, das eben sehr, sehr an 3 erinnert hat. Heroes 6 hat sich dann ja wieder sehr wegbewegt davon und jetzt Heroes 7 ist quasi eine Hommage an die Serie und vor allem auch eine Hommage an die Community. Es gibt eine riesige Community-Website, super viele Entscheidungen, die das Spiel beeinflussen werden, jetzt von der Community mitgetroffen. Es wird immer wieder abgestimmt, welche Fraktionen im Spiel letztendlich sein sollen, gleich im Startspiel. Dann sind eben Fraktionen gegeneinander, zum Beispiel eben Sylvan, also die klassischen Waldelfen quasi, und zum Beispiel die Zwerge, die standen jetzt eben zur Debatte, da haben leider die Sylvans gewonnen, obwohl ich die Zwerge haben wollte, weil die Zwerge die beste Rasse in Heroes 5 war. Aber da ist es tatsächlich so, dass die gemerkt haben mit Heroes 6, das kam nicht mehr ganz so gut an, das war schwierig, das hat nicht allen besonders gut gefallen und jetzt haben sie gesagt, okay, wir gehen zurück, wir machen Heroes 3. Und weil wir selbst nicht Heroes, ne, wir haben Heroes 3 nicht selbst entwickelt, das ist mittlerweile ein neues Studio, wir wollen euren Input haben. Was wollt ihr im Spiel dann haben? Man kann sich entscheiden über die Champion-Charaktere der einzelnen Rassen, man kann sich entscheiden, welche Rassen überhaupt Spiel sind, welche Gebäude sind wichtig und. Also die Community wird wirklich tatsächlich sehr, sehr, sehr aktiv mit eingebunden. Und in dem Fall würde ich sagen, ist es ja quasi großer Segen. Also hört auf die Community in dem Fall. Ihr habt leidenschaftliche Spieler, die sich super auf dieses Spiel freuen, die ein Heroes 3 hoch und runter spielen würden, wenn es eben nochmal quasi in so einer neu aufgelegten Version wieder rauskommt. Hört auf die Community, das ist auf jeden Fall super. Ich glaube, letztendlich kommt es halt auch mal darauf an, wie kohärent oder wie konsistent eine Community ist. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, die Final Fantasy Community hält eigentlich nur die Serie an sich zusammen und sonst nichts. Ist es bei vielleicht auch, ich meine, Gothic und was war das letzte? Das letzte war Heroes. Ja genau, Gothic und Heroes, die Community sind halt ein Bruchteil von dem, was Final Fantasy hat. Und ich glaube, je größer eine Community ist, desto schwieriger wird es dann auch, sozusagen eine so kohärente Community zu haben, dass du das Gefühl hast, du kriegst, die Community kann in irgendeiner Weise, natürlich, die Community kann nie mit einer Stimme sprechen, dafür ist das funktioniert halt nicht in einem Kollektiv, aber trotzdem annähernd als mit einer Stimme sprechen kann. Und ich glaube deswegen, dass zum Beispiel auch bei kleineren Kickstarter-Projekten es da vielleicht einfacher ist zu sagen, okay, wir wollen Community-Input haben, als wenn natürlich so ein riesiges, eine riesige IP hast mit einer sehr zersplitterten Fanbase. Und ich glaube aber auch, um nämlich noch eine andere große Serie zu nennen, die auch eine sehr vocal Fanbase hat, nämlich Zelda, dass wahrscheinlich dann doch wieder dahin sich vielleicht auch noch einen Unterschied gibt. Ich habe das Gefühl, auch traditionell auch dahingehend japanische Firmen wieder sehr viel weniger Feedback von ihren Usern haben oder sehr viel weniger mit ihrer Community kommunizieren, als es vielleicht auch heutzutage natürlich noch mehr im Westen der Fall ist. Ich bin mir ziemlich sicher, Nintendo doesn't give a fuck about, was die Zelda-Community denkt, über das neue Zelda. Weit, Also Nintendo macht einfach das, wo sie das Gefühl haben, das wollen wir machen. Und natürlich ist Nintendo in der Hinsicht natürlich, ich würde nicht sagen konservativ, sie haben ja auch an der Zelda-Franchise schon einige Sachen verändert, die auch durchaus kontrovers diskutiert werden. Majora's Mask war so etwas, der Grafikstil in Wind Waker, die Motion Controls in Skyward Sword. Also sie sind durchaus auch, sag ich mal, gewillt, dann auch Veränderungen durchzuführen. Aber ich glaube, Nintendo's Spiele im Allgemeinen sind ja auch so, ist ja diese perfekte Verbindung aus Tradition und trotzdem irgendwie was Neuem. Und trotzdem hat niemand das Gefühl, sie verraten damit irgendwie bestimmte Traditionen oder so. Also, das haben wir ja mit Mario schon gesagt, als wir letztens darüber geredet haben. Mario fühlt sich immer noch an wie früher, nur sie schaffen es irgendwie immer doch, das an den neuesten Stand anzupassen, weswegen ich auch das Gefühl habe, Nintendo braucht das auch gar nicht. Also, wirklich auf die Community hören. Natürlich, die Community zerfleischt sich in der Hinsicht darüber, was welches Zelda jetzt besser ist als das andere, Aber letztendlich glaube ich nicht, dass Nintendo so stark davon profitieren würde, auf die Community zu hören. Ich habe das Gefühl, Nintendo hat das auch so ganz gut im Griff. Das stimmt. Ich glaube tatsächlich, das ist so eine, und das ist, glaube ich, auch was typisch Japanisches, das hast du ja schon angesprochen, und ich glaube, das stimmt auch, dass tatsächlich so ist, dass die meisten japanischen Firmen, und das ist ja bei Square letztendlich auch ein Stück weit so, dass die relativ ignorant dem Markt und auch der Community gegenüber sind. Die machen halt so Elfenbein. Genau, die machen halt das, was sie für richtig halten, und das ist ja auch gut so. Im Falle von Zelda zum Beispiel habe ich auch das Gefühl, das ist genau das Richtige. Es gibt ja auch genug Beispiele dafür, wo die Community eben, sagen wir mal, fehl am Platz ist, wo eben man nicht auf die Community hören soll, wo man sagen müsste, ich meine, da kommen wir jetzt, glaube ich, gleich noch als nächstes zu, das werde ich gleich, glaube ich, auch noch mal als nächstes ansprechen. Inhärent in Communities hat man ja auch schon grundlegende Probleme, die man ja auch nicht ignorieren kann. Zum Beispiel eben, ne, das Recht des Lauteren so ungefähr. Wie gesagt, da werde ich gleich noch was zu sagen. Aber ich glaube, es ist in dem Fall auch sehr, sehr gut. Ich finde es eben sehr, sehr gut, dass man auch das Gefühl hat, dass eben diese Franchise, diese Serien, diese Entwickler relativ ignorant dem Ganzen gegenüber sind und sagen, wir machen halt das Spiel, was wir für richtig halten und was wir haben wollen. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Aber im Falle von Zelda gerade zum Beispiel habe ich das Gefühl, das ist eh schon eine Serie, die sich ein Stück weit immer wieder wiederholt. Es ist immer wieder dieselbe Story, es ist immer wieder derselbe Hauptcharakter. Und das Spielprinzip bleibt ja zumindest im Kern-Gameplay eigentlich immer gleich. So dass es eh schon eine relativ konsistente Serie ist und in der dann zumindest zu sagen, okay, aber alles andere zumindest beeinflusst, so wie wir es wollen. Zum Beispiel Majora's Mask, das ja gerade nach Ocarina of Time, glaube ich, für viele so ein Riesenstoß vor den Kopf war. Gerade sowas ist dann eben auch wichtig und gut. Sowas hält eine Serie dann eben auch relevant und vor allem auch jung ein Stück weit. Und das sind eben diese Odd-Picks, die man dann irgendwie in so einer langjährigen Serie hat, wo man dann später nochmal zurückgeht und sagt, das ist eigentlich ein sehr interessantes Spiel. Ist vielleicht das interessanteste Spiel in der ganzen Franchise, weil es eben gewisse Dinge anders macht. Letztlich ist es ja die Regel, sagt man ja über die Zelda-Community, das letzte Zelda ist ja, immer genau, das richtig. Ne? Und dann so, weiß ich nicht, zwei, drei Zelda später sagt man, ach, das ist eigentlich doch ganz gut gewesen. Ja, das stimmt wahrscheinlich auch so. Das Problem ist ja so ein bisschen bei der Community, und jetzt würde ja das Argument eben genau in diese Richtung gehen, zu sagen, okay, im Falle von, zum Beispiel von Gothic oder auch sowas wie zum Beispiel bei Drakensang oder so ein Kram, würde man sagen, na gut, es ist Fluch und Segen, aber es ist schon gut, hört auf eure Community, seid froh, dass ihr so eine Community habt, dass ihr leidenschaftliche Spiele habt, die sich mit beteiligen wollen, die euch sagen wollen und auch sagen können vor allem, was ein Stück weit einfach auch die Community haben möchte, was vielleicht auch andere Leute haben möchten, die euch sagen können, was auch wichtig ist, die euch daran erinnern und die vor allem so leidenschaftlich sind, dass sie das Spiel auch über Jahre hinweg am Laufen halten. Solche Spiele haben ja auch meistens eine längere Lebensdauer. Es gibt natürlich sowas wie zum Beispiel auch Mod-Datenbanken oder so ein Kram, die so ein Spiel auch sehr lange am Leben erhalten, aber guckt man sich zum Beispiel Gothic 3 an. Gothic 3 lebt bis heute. Gothic 3 wird bis heute von den Fans gepatcht und gefixt, so gut sie es können. Community-Patches kommen immer noch raus. Das ist ein Spiel, das über Jahre hinweg, obwohl es so ein Desaster war, von den Fans unterstützt wird. Es wird immer noch geliebt, es wird immer noch gespielt, es wird immer noch verbessert. Das mehr kann man sich ja quasi gar nicht wünschen. Die Kehrseite der Medaille und das Gegenteil dazu wäre jetzt eben dann zu sagen, okay, es kommen natürlich aber auch Probleme damit einher. Und das ist eben das grundlegende Problem einer Community. Man hört immer den lautesten. Das ist ja auch, das haben wir schon öfter mal im Podcast auch erwähnt, dass man immer das Problem hat, dass man eben in so Spiele-Community, selbst auf NeoGAF im Hardcore-Bereich, wenn man sich eben so ein bisschen damit auseinandersetzt, dann hört man immer so sehr, sehr krasse Meinungen, hat das Gefühl, dass die irgendwie vorherrschend sind, aber tatsächlich ist das eben nur ein Bruchteil der User. Tatsächlich ist nur ein Bruchteil der Spieler, der auf solchen Communities aktiv ist. Und dieser Bruchteil hat im Normalfall auch eine relativ extreme Einstellung den Themen gegenüber. Was bedeutet, eine Community ist seltensten Fällen wirklich eigentlich repräsentativ. Man muss es immer mit einem Grain of Salt quasi, würde man im Englischen sagen. Man muss immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, was man eben aus der Community hört. Weil im Normalfall auch in der Community sogar nochmal zusätzlich immer der Lauteste ist, der am ehesten gehört wird. Und gerade der vertritt im Normalfall meistens die extremste Meinung. Das heißt, wenn man sich jetzt eben an dieser Community orientiert, an seinen Foren und feststellt, naja, die wollen das und das und sich eben danach richtet, dann kann man auch sehr schnell sich in eine Nische verrennen, die selbst den Fans nicht mehr gefällt. Und die Anonymität des Internets, die trägt ja nur noch dazu bei, dass eben Meinungen noch ein bisschen extremer und krasser vielleicht auch formuliert und dargestellt werden. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch die Gefahr. Also natürlich muss man, ist ja klar letztendlich, dass unsere Antwort immer sein wird, man sollte sich freuen, wenn man eine treue Community hat, eine aktive Community, man sollte den Input der Community nutzen, aber nur zu einem gewissen Grad und man sollte nie das korrumpieren lassen, was man selbst so ein bisschen als Spielidee hat. Eine ähnliche, ich denke ich bin auch gleich fertig, ich wollte nur sagen, sowas, eine ähnliche Diskussion hatten wir letztendlich bei Kickstarter ja auch schon, wo wir ja dasselbe gesagt haben, ja. Wo wir gesagt haben, es ist gut, dass ihr Leute habt, die jetzt sich beteiligen wollen in der Spielentwicklung, die leidenschaftlich im Projekt drin stecken, aber lasst davon nicht das quasi in den Hintergrund treten, was ihr als Idee vom Spiel hattet. Ich denke, letztendlich habe ich das Gefühl, am sinnvollsten ist eigentlich, ich glaube, heutzutage hast du ja Leute im PR-Bereich, die Community-Manager und alles mögliche, die geben ja die Sachen, die sie in den Foren lesen, ja schon weiter. bin ich ziemlich sicher. Was das Wichtigste daran ist aber, glaube ich, dass viele Spiele Entwickler vielleicht nicht so offen, sage ich jetzt mal, das an die Glocke hängen, dass sie sagen, wir hören auf euer Feedback. Weil in dem Moment, das ist aber auch das Problem, ist ja auch ein klassisches Problem, nicht nur sage ich mal, in der Game-Industrie, sondern mit allem ungefähr, dass Leute eben der Meinung sind, dass ihre eigene Meinung die Meinung der Masse widerspiegelt. Und wenn sie nicht gehört wird, sie das Gefühl haben, die hören ja gar nicht auf die Community. Also in dem Sinne sozusagen im Hintergrund schon natürlich darauf achten, was wir zu einer Community diskutieren und so weiter, aber das ist, ich würde es halt nicht so oft an die Glocke hängen, dass man das denen dann wirklich dann irgendwann zum Vorwurf machen kann, ihr hört ja gar nicht auf uns in der Hinsicht. Ja. Weil auch ich das Gefühl, ich habe noch nämlich noch, das habe ich auch bei Kickstarter schon gesagt, letztendlich, es gibt schon einen Grund, warum bestimmte Leute erstens Spielentwickler sind und auch noch erfolgreiche Spielentwickler. Ja. Weil sie eben vielleicht auch Dinge machen, auf die wir als normale Spieler nie kommen. Absolut richtig. Und wenn wir Ideen zu Spielen haben, orientieren wir uns natürlich meist an den Sachen, die wir schon kennen. Also natürlich, wenn jemand sagt, was hättet ihr gerne für Final Fantasy 16? Ich hätte gerne das Kampfsystem aus Final Fantasy, keine Ahnung, 10, gepaart mit dem Dingsbums-System aus Dings. Also wir bauen uns aus den Teilen, die wir alle schon kennen, Sachen zusammen. Natürlich geht das, aber letztendlich habe ich auch das Gefühl, wenn man mir sagt, design ein richtig, richtig gutes Action-RPG, was irgendwie neu ist und was viele Leute begeistern wird. Ich weiß nicht, ob ich jetzt automatisch gesagt hätte, mach Dark Souls oder Demon's Souls. Also letztendlich gibt es einen Grund dafür, warum wir bestimmte Entwickler toll finden, warum wir bestimmte Personen in der Videospielindustrie toll finden. Und die werden schon wissen, was sie tun. Also ja, du hast auf jeden Fall recht, man vergisst sehr schnell die Genialität der Leute, die dahinter stehen. Man vergisst sehr schnell, dass man eben selbst auf diese Dinge, die man heute liebt und die man quasi gerne wiedersehen würde, gar nicht selbst gekommen wäre. Wie du schon gesagt hast, das perfekte Beispiel ist dafür, klar haben wir, glaube ich, eine Idee davon, was unser ideales Spiel sein würde, unser ideales Action-RPG quasi. Ich glaube nicht, dass da Dark Souls rausgekommen wäre. Und trotzdem muss ich sagen, Dark Souls ist heute mein liebstes Action-RPG. Ich weiß nicht, ob ich das hätte besser produzieren können, wenn ich es mir hätte zusammensuchen können. Ich war auf viele Dinge nicht gekommen, die ich jetzt im Nachhinein sehr liebe. Damit hast du auf jeden Fall recht. Und das ist ja, wie gesagt, auch so ein bisschen die Krux der Sache. Diese Idee dahinter zu sagen, wir müssen ein Stück weit auch, klar, wir müssen auf die Community hören, wir können sie nicht ganz ignorieren, aber wir sollten uns definitiv auch nicht von unserer Vision abbringen lassen. Wir sollten immer daran festhalten, was bei uns im Kern das Spiel ausmachen soll und das nicht irgendwie verändern, nur weil wir das Gefühl haben, die Community hätte gern was anderes auf jeden Fall. Sowas kann ja auch, wie gesagt, sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Ich glaube tatsächlich, dass es einige Beispiele auch in der Spielegeschichte gab, wo das eben der Fall war, wo man eben gesagt hat, okay, wir wollen uns irgendwie so ein Stück weit allen recht machen und was dabei rausgekommen ist, war a huge mess und nichts davon ist wirklich was geworden. Ja, ich meine, letztendlich kommen ja immer das raus, was viele Leute heutzutage ja schon wissen, so als das Checklist-AAA-Spiel so bezeichnen, so als, was wollen die Leute sehen? Okay, Open-World-Check, viele Missionen-Check, eine Welt, in der du viel machen kannst, check. Aber du hast nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine Seele in diesem Spiel ist. Es ist halt ein... Das sind Versatzstücke, die bewiesenermaßen funktionieren und dann zusammengebaut werden zu etwas, das aber sehr wenig Seele besitzt, weil eben das, was die Spiele letztendlich ausgemacht hat, das ist eben... Ein Spiel ist nicht gut, weil es eine Open-World hat, aber ein Spiel kann mit einer Open-World gut sein, wenn die besonders genial gemacht wird. Und das ist ja quasi auch das bisschen, was die meisten Spiele eben hinkriegen, die mit Open-World erfolgreich sind. Die sind nicht erfolgreich wegen Open-World, die sind erfolgreich mit Open World. Ein Skyrim zum Beispiel oder so ein Kram. Die haben halt Dinge, die eben diese Open World interessant macht. Und nur eine Open World alleine bringt einem quasi nichts ungefähr. Ja, das ist super interessant auf jeden Fall. Wie wäre es, wenn wir dann irgendwie quasi ein bisschen weitergehen, vielleicht dann auch zum nächsten Ansatzpunkt, was dann ja quasi die Spiele-Communities an sich sind, die nicht bezogen sind auf Franchises, die nicht bezogen sind auf Spieleserien und Entwickler, sondern eben sowas wie zum Beispiel NeoGAF, sowas wie zum Beispiel Reddit oder so auch. Ich als jemand, der als Außenstehender quasi ist, der auf keiner der beiden Plattformen wirklich aktiv unterwegs ist, der immer nur über dich so ein bisschen was über NeoGAF erfährt, ich muss ja sagen, ich habe das Gefühl, das ist so ein schrecklicher Inzestpool aus merkwürdigen Meinungen und aus Extremen ja ein Stück weit auch. Das trifft schon sehr gut. Ja, und das macht es für mich immer so ein bisschen schwierig. Also ich bin jemand, der glaube ich, durchaus an sich sehr... Ich meine, ich bin Hardcore-Gamer. Ich spiele extrem viel. Ich unterhalte mich super gerne über Spiele. Ich meine, das ist der einzige Grund, warum wir diesen Podcast machen, ist, weil wir ständig in ewig uns über Spiele unterhalten. Ich mag das total, auch diesen Austausch mit anderen Spielern zu haben. Und wenn ich jemanden im echten Leben einfach kennenlerne, der zufällig nicht nur das Hobby spielen im Sinne von ab und an mal FIFA spielen hat, sondern wirklich jemanden, der wirklich so viel spielt wie ich, da freue ich mich. Das macht Spaß, sich mit dem über seine Lieblingsspiele zu unterhalten. Jemanden auch darüber kennenzulernen. Für mich, mir sagt das einfach auch sehr viel. Für mich sagt das auch sehr viel aus. Wenn jemand mir sagt, er spielt zum Beispiel gerne, keine Ahnung, Westlich westliche oder japanische Rollenspiele, der spielt eher Sportspiele und so ein Kram. Für mich ist es gleich auch ein bisschen Charakterdefinition so, ne? Man kennt das ja. Man verbindet über sein Hobby einfach mit seinem Hobby auch einfach sehr viele andere Dinge, die sein Leben eben ausmachen. Und mich fasziniert das. Und trotzdem kann ich mich nie dafür erwärmen, in diesen Online-Spiele-Communities wirklich aktiv zu werden, weil ich immer das Gefühl habe, ich mit meiner relativ zumindest versucht objektiven und neutralen Meinung bin da völlig fehl am Platz. Das ist immer irgendwie durchgehend, habe ich das Gefühl, manchmal so eine riesige Schlammschlacht auch aus Extremen, die 5 Minuten lang unterhaltsam ist und dann bin ich da wieder raus. Das ist natürlich, wie gesagt, ein sehr eingeschränktes Bild, was ich da habe und stimmt wahrscheinlich auch nicht und zeichne das Ganze jetzt sehr klischeehaft, was es wahrscheinlich nicht ist, aber so kommt es mir manchmal vor. Also ich meine, ich bin ja viel auf NeoGAF unterwegs in letzter Zeit. Ich bin da vor allem, seit ich in Japan war und mich vor allem wegen der PS Vita informiert habe, dann doch stärker reingekommen. Und man merkt einfach, selbst im Hardcore-Bereich würde ich sagen, ist NeoGAF nochmal was ganz Besonderes. Also wie gesagt, du würdest ja, wie uns, wir zwei sind ja, würde ich ja schon auch als Hardcore-Spieler bezeichnen. Ja. Aber du triffst halt auf NeoGAF Leute, das ist halt, keine Ahnung, die haben halt einen Backlog von 400 Spielen oder 500 oder 1800, was weiß ich was. Also das sind Leute, die teilweise Spiele 3-mal, 4-mal, 5-mal kaufen, weil sie Entwickler lieben. Also das ist wirklich, ich würde sagen, im Hardcore-Bereich nochmal die Spitze des Eisbergs, was da teilweise darin unterwegs ist. Und das ist natürlich ein bisschen immer auch das, was natürlich zum Beispiel NeoGAF interessant macht, ist, selbst Nischenspiele haben Threads, die 1000 Posts haben, in denen Leute darüber reden. Ja. Du hast, keine Ahnung, die nischigsten japanischen Spiele, du hast Leute, die entweder die in Japan sind, die aufgrund von Spielen jetzt in Japan leben, japanisch gelernt haben, perfekt japanisch können, Importimpression, alles mögliche. Du hast da sozusagen die Leute, die eben Sachen machen, die du in normalen Foren wahrscheinlich, von denen du die Leute eigentlich gar nicht finden würdest, die halt super viele Informationen raushauen, dann noch super lange Texte verfassen, eigene Video-Reviews posten, alles mögliche. Du hast also eine Community, die, wo du es vielleicht, wenn du vor allem Fan von Sachen bist, die selbst im Internet weniger diskutiert werden, in anderen Foren, trotzdem genug Leute, die die gleichen Spiele spielen wie du und auch darüber diskutieren. Du kannst mit den Leuten diskutieren. Ich habe das Gefühl, auf NeoGAF ist auf jeden Fall größer als in anderen Foren. Eben deswegen, weil das so viele Enthusiasten sind, die halt auch alles Mögliche kaufen und haben. Ich meine, zum Beispiel, das ist ja auch der meiste Grund, warum ich auf NeoGAF bin, ist halt die PS Vita Community. Ich meine, wir wissen, die PS Vita ist im Westen nicht ganz so gut angekommen, leider, wie ich mir ja mittlerweile auch schon oft gesagt habe. Aber die Vita Community auf NeoGAF ist halt riesig. Ja. Also, als ich mich in Japan informiert habe, ob ich eine Vita kaufen soll, habe ich erst in die Community-Threads eben reingelesen, habe dann erst gemerkt, okay, die Leute sind erstmal alle begeistert davon, dann kurz mit denen ein bisschen darüber gelabert, okay, was gibt's denn da so alles? Und auch ich muss natürlich sagen, ich war auch natürlich eine Zeit lang in dem Sinne ein bisschen ignorant, was Vita anging. Das Einzige, was ich wusste, ist halt, es läuft nicht besonders gut, es sind relativ wenig große Exklusivtitel, aber auch dann habe ich, wenn man sich dann erstmal so durchgelesen, was die Leute dann sagen, habe ich auch gedacht, ja stimmt, da ist es doch ganz interessant für mich und wer hätte es gedacht, ich spiele fast so viel Vita wie auf keiner anderen Konsole momentan. Ja. Dementsprechend ist NeoGAF, glaube ich, in der Hinsicht schon eine sehr für die Leute eben auch sehr interessant, eben für kleinere Sachen, weil selbst für die, wie gesagt, die Nische gibt es auf NeoGAF eigentlich nicht. Die NeoGAF selbst ist ja eigentlich fast eine Nische in dem Sinne. Und aber gleichzeitig merkst du natürlich auch, wenn es dann um die großen Themen geht, wenn ich eben sage, es gibt viele Leute, die eben jeden einzelnen Pixel zählen oder Resolution Wars, Framerate Wars, da bist du auf NeoGAF halt richtig. Also wenn du halt 5000 Posts dazu hast, ob das eine Spiel jetzt auf der Konsole besser läuft oder auf der anderen oder ob jetzt der PC mit der Grafikkarte das besser zum Laufen oder was anderes, das ist halt absolutes Hardcore-Gaming, wo halt auch Leute sagen würden, naja, das interessiert wirklich nur die Spitze von den Extremisten mehr oder weniger. Und darüber können sie sich stundenlang aufregen. Aber natürlich hast du dadurch auch Leute, die so enthusiastisch sind, dass sie eben solche Sachen wie, wenn irgendwie ein Gerücht losgetreten wird. Du hast super viele Leute, die fast schon als Detektive für dich arbeiten und Sachen absuchen. Wenn es irgendwie bestimmte Webseiten gibt, die registriert wurden, alles erfährst du erstmal irgendwie auf NeoGAF und dann siehst du das auf irgendwelchen Seiten. Ja. Also es ist schon irgendwie was Besonderes auf jeden Fall. Ich würde nicht auf jeden Fall nicht sagen, dass das für jedermann ist. Ich bin mittlerweile auch eigentlich eher so in diesem Bereich, dass ich sage, ich schaue mir einfach bestimmte Sachen an und bei manchen weiß ich schon, okay, da brauche ich gar nicht auf den Thread klicken, ich weiß ganz genau, was es ist. Aber es ist auf jeden Fall schon interessant, du hast viele Leute, die eben sehr spezifische Interessen, sehr spezifische Spielinteressen haben und ich habe das Gefühl, so wenn das so alles zusammenkommt, dann ist es halt ja, schon. Und du hast ja auch recht, es ist ja auch deswegen interessant und es ist ja auch deswegen so, glaube ich, Es ist halt das einzige große Sammelpunkt, den man so hat, also wo einfach alles so zusammenfällt. Wo man eben dann auch selbst für die PlayStation Vita, die ja eine relativ kleine Community im Westen hat, ein Forum hat, das groß genug ist, um da wirklich aktiv und sinnvoll diskutieren zu können. Es sammelt sich da einfach alles, was sich eben in einzelnen Spieleforen so nicht sammelt, so ungefähr. Das ist ja auch interessant auf jeden Fall. Und ich meine, wir sehen ja auch immer wieder, NeoGAF wird immer relevanter in gewisser Hinsicht auch. Auch für Berichterstattung und dergleichen. NeoGAF wird immer mehr zu einer Art aktuellem News-Ticker schon fast, an der man sich fast orientieren kann. Wenn auf NeoGAF da noch kein Thread zu existiert, dann ist es wahrscheinlich gerade erst rausgekommen, aber 5 Minuten später wird es da irgendwas zu geben. Irgendwer findet es immer. So viele aktive Leute, die in alle Richtungen ihre Augen offen haben quasi, habe ich schon das Gefühl, dass NeoGAF einfach auch immer relevanter wird. Es wird immer öfter erwähnt, es wird immer öfter auch, gerade eben, weil es auch Brancheninsider gibt, die auf NeoGAF aktiv sind. Ja, eben, halt, also auch die ganzen... Ja, die Gerüchte und so ein Kram machen. Was wolltest du gerade sagen? Letztendlich ist ja auch das Ding, damals als Project Beast geleakt wurde, stimmt. Es gab ja schon mal jemanden, der diese ganze Andeutung gemacht hat im Forum. Du hast dann eben Leute, die entweder Zugriff auf bestimmte Informationen oder Daten haben. Die ganzen, also jeden Monat gibt es ja auch die großen NPD-Threads. Da gibt es ja Leute, die haben ja über ihre Firma oder sonstige Connections Zugriffe auf die genauen Zahlen, die die NPD für Amerika rausgeht, weil die NPD gibt ja anders als Media Create in Japan keine genauen Zahlen raus, sondern sie geben die Zahlen an ihre Subscriber aus, aber zum Beispiel, wenn PlayStation sagt, sie haben die meistverkaufte Konsole im letzten Monat, sagen sie das, aber wir wissen nicht die genauen Zahlen, wir wissen nicht die Abstände. Wenn sie schlechte Zahlen haben, dann sagen sie vielleicht auch einfach gar nichts, so wie Microsoft das in den letzten Monaten oft machen muss. Und letztendlich die einzige Quelle dafür, das sind halt Leute, die halt versteckt irgendwie versuchen, keine Ahnung, Pie-Charts ohne Zahlen, wo sich Leute die Bereiche errechnen können und so weiter, ungefähr, dass die Community weiß, wie viel Einheiten haben sich verkauft. Und du hast halt auch viele Leute, die Zugriff darauf haben, diese Sachen leaken, super viele Leaks, die dann auch auf NeoGAF dann eben passieren. Und das macht das Ganze einfach immer wieder recht spannend. Definitiv. Und das ist halt eben so die Sache. Also man hat eben gerade auch durch die Brancheninsider und so ein Kram immer wieder News-Nachrichten auf großen Seiten, die sagen, laut einem Brancheninsider auf NeoGAF. Also, ne? NeoGAF wird immer relevanter und wird ja auch immer mehr quasi ein Stück weit dadurch gefördert, dass es eben immer relevanter wird, dass es immer mehr Leute gibt, die sich auch darauf berufen. Jetzt ist halt die Frage, was für eine Auswirkung hat das quasi auf Spieleentwickler und auf ja. Ich glaube, weil ich dadurch schon gesagt habe, diese Leute sind so hardcore, kein Videospielentwickler wird jemals, also außer jetzt einmal ganz bestimmte Spiele, wie vielleicht, also bestimmte Nischenspiele, die damit irgendwie Werbung machen, dass sie sehr hardcore sind, diese Spiele, das sie entwickeln, kann kein Spiel ein Spiel so entwickeln, wie NeoGAF haben möchte. Dieses Spiel existiert, würde niemals funktionieren auf dem Massenmarkt. Weil, wie gesagt, wenn wir jetzt schon als Hardcore-Gamer sind, das sind halt richtig extreme Sachen, die sie halt drin haben möchten. Also es gibt ja Leute, die können schon, die spielen nur noch 2D-Kram, richtige Retro-Hardcore-Spiele und alles Mögliche. Also ich glaube, mittlerweile ist die Community halt trotzdem so groß, dass du natürlich auch Leute hast, die sozusagen wie ich, sag ich mal, die sagen wir normal Hardcore-Spieler sind, die ihre Meinung da abgeben. Aber ich glaube, es gab ja auch einen Film, glaube ich, eine Dokumentation auf GameTrailers mal darüber. Sie wissen schon, es ist irgendwie, für sie ist es selbst, ist es, glaube ich, also als Entwickler ist es interessant zu wissen, was die absolute Hardcore-Community eben zu ihrem Spiel denkt. Aber es hat keinerlei Auswirkung auf, wie erfolgreich das Spiel letztendlich wird, im Gesamten. Und deswegen glaube ich, so groß, sag ich mal, von der Videospielentwicklung hat es jetzt erstmal keine Auswirkung. Aber ich habe schon das Gefühl, so du hast ja gesagt, diese ganze Berichterstattung und so weiter, dadurch, dass das so ein Nexus aus so vielen Leuten ist, die nicht nur Insider, sondern auch irgendwie bekannte Leute, die irgendwelche Sachen machen. Zum Beispiel der Typ, der die ganzen Resolution Fixes für Dark Souls gemacht hat und für andere Spiele, der ist ja auch auf NeoGAF. Ist ja ein Österreicher, der auf NeoGAF ist und den alle auch irgendwie kennen, weil das der Typ ist, der eben diese Resolution Fixes gemacht hat. Und deswegen hört man halt immer mehr, also NeoGAF ist einfach als Name mittlerweile einfach relevant, dass Leute dann immer mehr dazukommen. Du weißt, das sind bestimmte Leute. Aber für die Entwicklung selbst von Spielen, glaube ich, weniger. Vielleicht für sowas wie Kickstarter von Indie-Projekten, glaube ich, sowas kann auf NeoGAF sehr gut funktionieren, weil ich da auch schon gesehen habe, die Leute, dadurch, dass sie so enthusiastisch sind, sind dann auch sehr vocal, wenn sie bestimmte versteckte Perlen eben entdecken. Und das ist dann etwas, was, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und ich meine, was NeoGAF auch die ganze Zeit macht, ist halt Memes verbreiten. Ja, stimmt. Ich meine, dieser scheiß Banderas ist halt auf Ich weiß, ja, was du bekommen hast. Ja, natürlich. Den ist halt auch auf NeoGAF entstanden. Ja. Da, richtig, Meme verbreiten sind sie auch ganz groß drin. Besonders wichtig und relevant. Ja, ich habe das Gefühl tatsächlich, dass, wenn man es jetzt ein bisschen zusammenfassen möchte, Spiele-Communities, wenn man sich spezifisch für Spiele hat, dann, wie haben wir schon gesagt, Fluch und Segen, es kann man Argumente in beide Richtungen finden. Argumente in Richtung, hört auf eure Community, seid froh, dass ihr sie habt, und ein Argument in Richtung, scheiß drauf und macht, was ihr selber wollt. Man darf nicht auf die Community hören, das sind irgendwie nur die extremsten Verrückten, die irgendwie ihre Meinung schreien und nicht besonders repräsentativ sind. Ich glaube tatsächlich, was Spiele Communities allgemein angeht, ist es einfach so, dass es durch das Internet und durch, na gut, das Internet sowieso, aber vor allem auch eben durch das populärer werden von Videospielen allgemein einfach immer mehr Community gibt. Es gibt immer mehr auch übergreifende Communities. Es gibt sowas wie NeoGAF, und auch wenn man natürlich, wenn ich zum Beispiel mit NeoGAF nicht viel anfangen kann, so muss ich trotzdem sagen, was ich gut finde an NeoGAF, was ich angenehm finde, was ich vor allem auch zukunftsweisend finde, ist eben, dass dort alles zusammenkommt. Dass du eben Nintendo-Fanboys hast, die natürlich trotzdem immer noch gegen PlayStation, Xbox-Fanboys haten und andersrum genauso. Dass es immer noch natürlich ein Stück weit Krieg gibt, aber es gibt zumindest Auseinandersetzungen, und es gibt ein Forum und eine Plattform, wo quasi so ein bisschen alle zusammenkommen und wo dann entsprechend auch Austausch stattfindet, wo es auch Diskussionen über Spiele, Franchise und Konsolen beziehungsweise Plattformgrenzen hinaus gibt. Das ist ja etwas, was super wichtig ist. Das ist ja auch etwas, was uns alle verbindet. Ich meine, wie wir das schon seit Jahren, gibt es immer mal wieder überall Posts, die sagen, make love, not console wars, ja. Es geht ja letztendlich um die Idee, dass wir eine gemeinsame große Spielerschaft sind, und dass es ja eigentlich gut wäre, wenn wir unabhängig von Plattformen quasi einfach alles zusammen uns als Spielerschaft sehen, dass dann dadurch auch eine gewisse Lobby entsteht, dass dadurch auch ein Stück weit eine Repräsentation nach außen ein bisschen anders entsteht, dass es eben nicht alles so einzelne, kleine, abgeschnittene Bereiche sind, die sich zum Teil unter anderem auch fast schon bekriegen untereinander, eben aus rein Idealismus und Überzeugung ihrer eigenen Plattform und ihrer Franchise oder sonst was gegenüber. Dass so ein bisschen diese Dogmen aufgebrochen werden und dass man ein bisschen mehr einfach komplett Kommunikation als Videospiele hat. Und das ist ja quasi etwas, was an sich sehr, sehr wünschenswert und schön ist und was ja auch quasi so das Gute ist, dass es eben sowas wie Reddit oder sowas eben wie NeoGAF in der Hinsicht auch gibt. Ich glaube, Spiele-Communities sind tatsächlich in der Hinsicht super, super spannend, dass sie eben immer noch ein Stück weit was Besonderes sind. Ich glaube, ob man jetzt auf die Spielcommunity zu seiner Franchise hört oder nicht, eine zu haben, die wirklich sehr, sehr vocal ist, ist einfach etwas sehr, sehr Schwieriges. Ist heute noch schwer zu erreichen. Das ist heute noch etwas, was relativ selten ist. Und es ist interessant, dass es halt Leute gibt, die so leidenschaftlich sind, die halt über Jahre, Jahrzehnte hinweg daran arbeiten. Dass es halt auch einfach diese Leidenschaft bei Videospielen gibt, die man vielleicht in vielen anderen Branchen eben nicht findet, die man eben klassisch aus dem Hobbybereich kennt, dass immer mehr Leute, die eben in der Community aktiv waren, einfach auch bei den Spielefirmen landen. Ich meine, wie viele Leute zum Beispiel sind irgendwie, keine Ahnung, haben die erste große Franchise-Fansite gegründet und sind dann Community-Manager geworden oder so ein Kram bei der Firma, für die sie eben diese Fansite gemacht haben. Wie viele Leute sind vom Forum-Moderator zum Community-Manager geworden? Ja, also wie viele Leute finden auch ihren Weg in die Industrie eben darüber, einfach nur Fan von etwas zu sein? Das ist ja schon total faszinierend und etwas ganz Besonderes auch, was total interessant eigentlich in seiner Struktur ist auf jeden Fall. Ja, ich glaube, was ich noch dazu sagen wollte, ist, weil du es ja vorhin erwähnt hast mit dem Zusammenführen von Communities. Ich glaube, NeoGAF ist in der Hinsicht vielleicht nochmal ein bisschen unterschiedlich, weil dadurch, dass es wirklich solche Enthusiasten sind, die da drin sind, haben wir es mit relativ vielen Multiplattform-Typen zu tun, die einfach sagen, ich scheiße einfach drauf, ich bin einfach Spieler und spiele einfach alles. Ja. Und du hast natürlich eine sehr, sagen wir, recht strenge Moderation. Ja. Das bedeutet, auch wenn es Fanboys gibt, wenn du es also zu deutlich offenbarst, dann bist du deinen Account auf jeden Fall los. Und NeoGAF hat ja auch diese, das braucht aber ewig, bis du auf NeoGAF einen Account kriegst. Also du darfst dich ja auch nicht mit einer normalen GMX, Hotmail oder sonst was Adresse, du musst dich ja mit einer Adresse anmelden, die, keine Ahnung, Uni, Arbeit, sonst irgendwas. Und das dauert dann noch ein paar Monate, bis du dann wirklich dann freigeschaltet wirst. Das heißt, du hast dann nicht sowas wie, keine Ahnung, Game FAQs ist wahrscheinlich sehr notorisch dafür, das sind halt Trolle und was ich was überall. Yeah. Und da ist dann, wo dann solche Diskussionen dann richtig dumm werden, also YouTube-Kommentarniveau ungefähr. Auf NeoGAF sind alle ein bisschen vorsichtiger, selbst wenn Leute es gibt, wo man schon das Gefühl, okay, der ist wahrscheinlich dann eher ein Nintendo-Fan, kann man nicht einfach so ein richtig, also richtige trollige Sprüche raushauen, ohne dann gleich gebannt zu werden. Und das stimmt. Wenn du als Junior gebannt bist, dann bist du auch ein Perma, dann bist du einfach für immer weg. Dementsprechend ist, glaube ich, auch NeoGAF da noch was anderes. Natürlich auch Console Wars gibt's trotzdem in irgendeiner Hinsicht, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, viele Leute besitzen einfach viele Plattformen, weil sie einfach Spiele sind. Also du wirst da auch relativ wenig Leute finden, die nur eine Konsole besitzen. Eigentlich die PC-Community auf NeoGAF hat mindestens irgendwie, keine Ahnung, ein 3DS, eine Wii U sonst oder noch eine PS4. Also dahingehend ist das, glaube ich, da schon mal noch ein bisschen anders. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Ja, an sich ja, auf jeden Fall. Spielcommunities sind wichtig und interessant und ich glaube tatsächlich irgendwie auch ja, in der Zukunft werden sie nur noch relevanter und interessanter werden, wo man eben immer noch mehr Vernetzung hat, wo es eben sowas wie Kickstarter gibt, das schon ziemlich straightforward quasi die Community mit den Spieleentwicklern verbindet. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob du dich, wie das so ist, aber ich als Teil der Final Fantasy Community würde ich, wie ich mich sehe, habe ich halt das Gefühl, auch innerhalb der Communities, also vor allem innerhalb von Serien-Communities, ist es super anstrengend. Ich selbst habe zumindest das Gefühl, wenn ich mich mit der Final Fantasy Community auseinandersetzen muss in Diskussionen, ist das immer mega anstrengend, weil jeder eine andere Meinung hat, teilweise sehr extreme Meinungen und ich habe mir wieder das Gefühl, okay, dann muss man manchmal wieder hier Defense Force spielen, obwohl man das eigentlich gar nicht möchte, aber weil das eine, was andere Leute sagen, einfach völlig abstrus Ja. ist. Ich weiß nicht, du bist ja nicht so fest drin. Ich meine, ich weiß nur, dass du dich, glaube ich, mal darüber echauffiert, dass das Leute Mass Effect 2 ganz, ganz, ganz schrecklich fanden. In welchem Zusammenhang weißt du das noch? Ich weiß nicht, dass es mehr Shooter ist als So, RPG. naja, keine Ahnung. Also, ich habe mich bestimmt schon öfter über diverse Communities geäußert, irgendwie. Es ist schon tatsächlich so, dass ich bin wenig Fanboy. Es gibt wenige Franchises, die ich komplett ohne große Einschränkung verteidigen kann. Ich bin riesiger Elder Scrolls-Fan, das habe ich schon oft genug gesagt. Trotzdem kann ich und würde ich immer vieles an Elder Scrolls auch kritisieren. Ich würde immer sagen, mir gefällt es persönlich, aber ich sehe die Schwächen. Ich kann über die Schwächen hinwegsehen, mir macht das Spiel trotzdem über die Maßen hinaus Spaß, aber ich verstehe schon, warum es Leuten nicht Spaß machen kann. Ich kann durchaus einsehen, warum Leute sagen, das ist ein ganz schreckliches Kampfsystem und das macht überhaupt gar keinen Spaß. Vollkommen korrekt. Ich kann darüber hinwegsehen, habe trotzdem Spaß damit, aber ich verstehe, was ihr meint. Deswegen glaube ich eigentlich, dass ich in der Hinsicht irgendwie, ich versuche immer oder mir ist immer daran gelegen, ein Stück weit neutral und unvoreingenommen eigentlich über alles zu urteilen und zu reden und habe deswegen selten das Gefühl, in irgendeiner Community wirklich Zuspruch und, also weißt du, was ich meine? Es ist schwierig für mich, in eine Community einzusteigen, das Gefühl zu haben, hier fühle ich mich wohl und zu Hause, weil im Normalfall eben in einer Community am Spiel die extremeren Meinungen überwiegen. Und ich sehe mich zum Beispiel nicht Teil der Elder Scrolls Community, weil, weiß ich auch nicht, bin ich einfach nicht. Also ich halte mich da grundlegend aus solchen Dingen raus. Ich definiere für mich selbst, was mir gefällt und ich verteidige das auch in gewisser Hinsicht, zumindest argumentativ, weil ich sage, das und das gefällt mir. Aber ich würde immer zulassen und auch immer selbst sagen, ein Spiel, das mir gefällt, muss niemandem anders gefallen. Und es gefällt mir aus gewissen Dingen. Ich sehe aber auch, dass es Schwächen hat. Entsprechend glaube ich, bin ich einfach kein großer Community-Mensch. Mir sagt sowas einfach nicht zu. Ich kann damit nichts anfangen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sitze da und egal welchen Beitrag ich lese, ich stimme da nie 100% mit überein und dann bringt es mir nichts mehr. Und ich bin auch zu müßig, dann darüber zu diskutieren. Ich bin ja auch niemand, der sich dann gerne die Zeit nimmt, um anderen Leuten zu erklären, warum er gewisse Dinge mag. Es ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Solange ich selbst zufrieden bin und das mag, was ich mache, ist mir das völlig egal, ob es andere Leute mögen oder nicht. Deswegen glaube ich, bin ich einfach nicht so ein Community-Mensch. Das heißt, ich halte mich da großteilig raus. Trotzdem finde ich natürlich Communities faszinierend. Gerade auch wenn ich über dich gewisse Dinge mitkriege oder über andere Leute oder selbst einfach nur ab und an über gewisse Dinge stolpere, dann ist es schon interessant zu sehen, was da passiert. Und es macht mir auch Spaß, dann in dem Sinne teilzunehmen, dass man das ein Stück weit eine Zeit lang beobachtet und sieht, was da letztendlich bei rauskommt und was so ein bisschen das Ergebnis davon ist. Ich finde Communities auf jeden Fall super wichtig und ich finde sie spannend. Ich bin gespannt, was da in Zukunft auf jeden Fall draus wird und wie das vielleicht noch einen größeren Einfluss sogar nehmen wird. Wie man später vielleicht einfach auch wirklich nochmal ein bisschen mehr aktiver Community einbinden kann. Ich meine, sowas wie Unreal Tournament, das neue. Da gab es jetzt ja mittlerweile auch eine Alpha zu, für alle, die das verpasst haben. Mini-Tasty mal so kurz reingeworfen. Guckt doch mal, wir haben ja vor einigen Monaten schon drüber geredet, dass eben das neue Unreal quasi komplett mit der Community entwickelt wird. Das wird ein komplett offenes Projekt. Das ist am Laufen, das ist nicht tot, man hat da länger nichts mehr von gehört, aber es gibt jetzt eine Alpha, es gibt bewegte Szenen, die man auch schon spielen kann. Es gibt neue Modelle auch dazu, wie das vermarktet werden soll. Guckt euch einfach mal an, das ist extrem spannend. Das ist ja einer dieser Ansätze, wo man sagt, wir machen ein Spiel, aber wir haben kein festes Team für das Spiel, sondern wir haben ein paar Leute, die daran arbeiten und wir haben eine Community, die alles, was wir quasi so an Spiele, an Fortschritt und Entwicklung haben, wird freigestellt für alle zugänglich und die Community kann sich das einfach nehmen, selbst weiterarbeiten und wieder einfügen. Also so ein großes Gruppenprojekt, das aus tausenden Fans und einer Handvoll Entwickler besteht. Das ist tatsächlich ein extrem spannendes Beispiel. Ich bin sehr gespannt, was da letztendlich bei rauskommt. Derzeit sieht es ja super gut aus, was da gerade mit passiert. Ich weiß nicht, ob du es in letzter Zeit mal gesehen hast. Ist wie gesagt ein bisschen untergegangen, glaube ich, aber so grundlegend, es entwickelt sich das in eine ganz, ganz spannende und total coole Richtung. Da bin ich wirklich gespannt. Das ist so, glaube ich, das erste Projekt, wo man das Gefühl hat, da wird die Community wirklich sehr, sehr aktiv und sehr, sehr bewusst auch nicht nur eingebunden in die Entwicklung, sondern auch Teil der Entwicklung. Sie entwickeln mit, sie sind Teil des Entwicklerteams. Und das ist tatsächlich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir vielleicht auch am Ende angekommen. Dann fehlen uns jetzt noch unsere Tasties. Wie immer gilt, wenn ihr irgendwie dazu was sagen wollt, wenn ihr selbst super aktiv in Communities seid oder so ein Kram, meldet euch auf jeden Fall, wie ihr schon gehört habt, wir sind an Meinungen da interessiert. Wir haben ja auch unsere Mini-Community quasi für uns selbst. Das ist super spannend und ja, guckt euch mal Unreal Tournament an. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Tasties und du kannst ja einfach mal anfangen. Was hast du denn diese Woche zum Tasty? Ich habe ein Spiel, das ist ein Indie-Spiel von, ich glaube, einem französischen Indie-Entwickler namens Pasta Games. Das heißt Pix the Cat, gab's vor ein paar Monaten mal im PlayStation Plus für die Vita und für die PS4. Gibt's mittlerweile auch für Steam auf dem PC. Und es ist letztendlich ein traditionelles Arcade-Highscore-Spiel, das ein bisschen so eine Mischung ist aus Pac-Man und Snake, würde ich am ehesten sagen, ja. Snake, genau. Und zwar ist es einfach so, du hast eben so Levels wie in Pac-Man ungefähr und das sind, du spielst eine Katze, die verloren gegangene Hühnereier sozusagen zurückbringen muss und die sind überall verstreut und das Ziel ist es, die alle aufzusammeln und sie in bestimmte bestimmte Vorrichtungen, also sind bestimmte Löcher auf dem Boden, eben wieder abzugeben. Und es funktioniert eben so, dass wenn man diese Eier aufnimmt, man dann eben hinter sich dann eine Schlange aus Eiern hinterherzieht, eben wie bei Snake, man wird immer länger. Und sobald man sie über diese Löcher eben drüber führt, wird man dann selbst wieder kleiner und kann dann eben in das nächste Levelbereich gehen, wo dann die nächsten Eier auf einen warten. Und das Ganze ist super süchtig machen, fand ich zumindest auf der Vita. Du hast immer nur für jedes Spiel hast nur 180 Sekunden Zeit und musst versuchen, so schnell wie möglich so viele Punkte wie möglich zu machen. Das schaffst du zum einen, indem man versucht, keine Eier abzugeben, bevor man alle aufgesammelt hat, was erfordert, dass man eben die richtige Route wählt und das Ding, also die Katze, die wird auch immer schneller. Man kann nämlich beschleunigen, indem man, wenn man auf dem richtigen Zeitpunkt um die Ecken sozusagen driftet, nimmt man eben Geschwindigkeit auf. Je mehr höhere Geschwindigkeit du hast, desto höheren Combo-Multiplier hast du auch, sodass es irgendwann super schnell wird und du alles, also sozusagen Entscheidungen in Sekundenbruchteilen fällen musst. Und wie gesagt, diese 180 Sekunden kannst du auch nicht erweitern und es ist wirklich das Ziel, mit diesen 180 Sekunden so weit zu kommen wie möglich. Das ist immer ganz cool gemacht, weil in jedem Level siehst du schon, dass sozusagen das nächste Level einfach eine kleinere, so eine kleinere Version von dem jetzigen Level ist. Man kann also sozusagen über so einen Gang in das nächste Level reingehen und das sieht dann so aus, als würde man sozusagen immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer reingehen. Und der Soundtrack ist ziemlich cool. Das ganze Spielprinzip ist super süchtig machen und super einfach eigentlich, aber man ist dann irgendwann, sitzt man die ganze Zeit da vorne und denkt, hey, hätte ich noch die paar Sekunden mehr gehabt, an der Stelle hätte ich noch was verbessern können. Da hätte ich die Route nochmal ein bisschen verändern können. Vielleicht funktioniert das noch ein bisschen. Und hat mir super viel Spaß gemacht. Ich war auch eine Zeit lang richtig gut in dem Spiel, wenn ich das so sagen kann. Ich war in dem einen Modus sogar auf Platz 10 weltweit. Und was schon zeigt, dass ich sehr viel Spaß am Spiel gehabt habe. Sonst hätte ich gar nicht versucht, so eine hohe Punktzahl zu kriegen. Also schaut euch das mal auf jeden Fall mal an. Ist ein super kurzweiliges Spiel, ist auch nicht so teuer, glaube ich, im PSN oder auf Steam. Ich glaube, auf Steam kostet es 10. Auf jeden Fall. Ich habe vorhin mal geguckt, das kostet, glaube ich, ein 10 auf Steam. Ist auf jeden Fall super, super, super. Cool. Ich habe es noch nicht gespielt. Wie du schon gesagt hast, gibt's mittlerweile auch auf Steam, aber ich habe es nicht im Plus einfach geschenkt gekriegt, um es auszuprobieren. Sieht aber super, super cool aus auf jeden Fall. Ich meine, dieses Snake-Prinzip ist ja relativ unverwüstlich, Pac-Man so ähnlich. Wenn man das Ganze in so einer schönen, arcadig, übertrieben bunten Grafik auch noch zusammenfasst, mit echt ganz lustigen, angenehmen Animationen und so ein Kram, das macht wirklich tatsächlich ziemlich viel Laune. Es ist ziemlich stilsicher in der Hinsicht auch. Also sieht super, super cool aus. Kann ich, glaube ich, auch nur unterschreiben. Einfach mal ausprobieren. 10 ist nicht wahnsinnig viel. Steam-Sales wird es garantiert auch nochmal wesentlich billiger geben. Also einfach mal ausprobieren und holen, kann definitiv nicht schaden. Sieht sehr, sehr cool aus, muss ich auch sagen. Und gerade für solche Spiele liebe ich eigentlich PlayStation Plus, weil ich weiß noch, als das im Plus war, habe ich das Gefühl, keine Ahnung, lade ich mal runter, aber werde ich wahrscheinlich einmal spielen und nie wieder und dann sofort von der Festplatte löschen. Und ruckzuck warst du Platz 10 auf der besten Liste. Ja, sieht wie gesagt sehr, sehr cool aus. Einfach mal angucken. Dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem Tasty. Der ist ebenfalls ein Spiel. Es ist mal wieder ein Indie-Spiel, das ich über den Early Access gekauft habe. Das ist jetzt in letzter Zeit öfter passiert, weil ich mich vor allem einfach auch in letzter Zeit wesentlich mehr mit Early Access beschäftigt habe bei Steam. Es gibt ja so ein paar Perlen, die, glaube ich, so in aller Munde sind. Und ich glaube, entsprechend muss man einige davon auch nicht mehr empfehlen. Bei diesem Spiel bin ich nicht so ganz sicher. Ich habe es relativ lange nicht mitgekriegt, was es genau genau war, bis ich irgendwann mal drüber gestolpert bin über ein paar GIFs davon und es mir dann mal angeguckt habe. Und mittlerweile dem Spiel relativ verfallen bin. Das macht mir extrem viel Spaß. Ich glaube, das ist auch etwas, was rudimentär einfach viele Spieler total nachvollziehen können und für viele Spieler faszinierend ist. Deswegen glaube ich auch, dass es einige Leute gibt, die das Ganze sehr, sehr cool finden könnten, auch die das vielleicht noch nicht kennen. Und zwar handelt es sich um das Spiel Besiege. Und wie der Name schon sagt, ist es vom Prinzip her eine Art Belagerungsmaschinenbausimulator im weitesten Sinne. Und wenn man es quasi ein bisschen allgemeiner formulieren möchte, dann ist es wahrscheinlich einfach ein Lego-Baukasten mit Kanonen. Es ist relativ schwer zu beschreiben, aber es ist ein relativ einfaches Spielprinzip. Grundlegend geht es einfach darum, man kommt in ein Level, wenn man jetzt zum Beispiel den Level-Modus spielt. Es gibt auch einen freien, komplett freien Modus, wo man eben einfach nur Quatsch machen kann. Startet aber beides immer gleich. Man hat einen schwebenden Block, der auf einer gewissen Höhe über der über dem Erdboden schwebt. Dann hat man unten einen Haufen Werkzeuge und verschiedene Dinge, die man in diesem Block anbauen kann. Und daraus kann man und soll man einfach eine Belagerungsmaschine bauen. Da ist jetzt erstmal grundlegend, die einfachsten Sachen sind einfach ein paar Holzstege, ein paar Räder, eine Kanone oben drauf und dann fährt das Ding auf Knopfdruck los. Du kannst die Kanone abfeuern und damit Sachen kaputt machen. Wenn man das dann bis auf die Spitze treibt, so wie einige YouTube-Videos das dann auch beweisen, was damit alles möglich ist, dann hat man später einen fliegenden Flugzeugträger, mit dem man Bomben regnen lässt auf ein ganzes Gebiet. Und von dem ersten kleinen Mini-Fahrzeug mit vier Rädern und einer Kanone bis zu einem Flugzeugträger ist alles möglich. Es ist super kreativ, man kann extrem viel machen, super, super viele Möglichkeiten. Es sind ganz, ganz wenige Einschränkungen. Das heißt, man kann sich wirklich komplett austoben. Man kann die abstrusesten und coolsten Maschinen bauen. Es macht super viel Spaß. Ich habe schon Leute gesehen, die einen Siege-Tank aus StarCraft 2 nachgebaut haben. Es ist vom Prinzip her wirklich einfach Lego-Technik, bloß als Videospiel. Es macht extrem viel Fun. Das Ganze kostet derzeit im Early Access nur 7 Euro, also sogar unter den Early Access Spielen eines der billigeren. Im Spiel ist jetzt noch nicht so mega viel drin, was Story-Modus oder so angeht. Es gibt eine kleine Missionskette mit 10 Missionen, die man durchspielen kann. Dann gibt es den Sandkasten-Modus und das war's vom Prinzip her. Aber die Entwickler arbeiten da sehr aktiv dran. Es ist jetzt gerade erst vor einer Woche sind wieder zwei kleinere Updates rausgekommen, die einiges verbessert haben. Es gibt kaum Bugs oder so ein Kram und auch jetzt schon, dadurch, dass es eben so ähnlich wie Minecraft einfach in der Sandbox mit unendlichem Rumgebaue schon sehr gut funktioniert, kann man jetzt schon Stunden und Stunden an Spaß haben. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach ein relativ safer Kauf, wenn ihr auf sowas wie Lego steht und auch vor allem euch ein bisschen einarbeiten wollt. Das ist ein Spiel, das erfordert, dass man einfach sehr lange rumexperimentiert. Es ist nicht so, dass man sofort sehr, sehr schnell Erfolge feiert, also tut man zwar schon, aber wenn man wirklich was sehr Großes bauen will, dann sitzt man da, glaube ich, sehr lange erstmal stormt davor und probiert sehr lange rum. Also ein bisschen Geduld muss man mitbringen, aber wenn man sich erstmal reingefuchst in das Spiel, dann macht das extrem viel Spaß, einfach nur rumzubasteln und die bescheuerten Maschinen zu bauen. Wie gesagt, es ist einfach extrem viel möglich, es ist total interessant, es hat diese ähnliche Faszination von Minecraft, dass man so viel bauen kann in dieser Welt. Einfach mal angucken, ich glaube, es ist relativ schnell verstanden, was das Spiel genau tut, einfach mal einen Trailer angucken und wie gesagt, 7 Euro sind definitiv gut investiert in dieses Spiel. Also mir macht es jetzt schon super viel Spaß, ich habe das Gefühl, die 7 Euro locker raus. Guckt es euch unbedingt an. Ein sehr, sehr tolles Spiel. Besieged. Jeden Blick wert, definitiv. Ja, ich habe es am Ende schon ein bisschen gesehen und er hat sich auch köstlich schon darüber amüsiert, über ein kleines Wegelchen mit 4 Kanonen oder so. Ja. Dementsprechend, Erfolgserlebnisse kann man je nach eigener Person wahrscheinlich auch sehr schnell schon haben. Ich hatte das Gefühl, es erinnert da sehr an Lego-Technik. Also wenn Minecraft eher das normale Lego ist, habe ich das Gefühl, war das schon eher so ein bisschen Lego-Technik, also ein bisschen auch kompliziertere Mechanismen, die man eben damit bauen kann. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn man eben, weil Merlin schon gesagt hat, wenn ihr sowas wie Lego mögt, vielleicht auch besonders Lego-Technik und dann gerne auch mit solchen Sachen rumexperimentiert. Ich meine, fliegender Flugzeugträger mit der Bomben regnen lässt. Kann man nicht viel falsch klingt machen. Auf jeden Fall super gut, ja. Also schaut es euch mal an, sieht auf jeden Fall super cool aus. Und 7 Euro. Das ist tatsächlich, finde ich, so fast das beste Verkaufsargument. Ich habe schon für Spiele, die wesentlich weniger geboten haben, mehr bezahlt und war trotzdem zufrieden, aber 7 Euro ist bei dem Spiel echt. Ich sitze gerade vor meinem, so ein bisschen anekdotisch, vor meinem US-PSN-Einkaufswagen, in dem 4 Spiele liegen und es sind 3,70 Dollar. Das sind 4 PS1-Spiele. Ja, weil gerade alles so billig Breath ist. Breath of Fire 4, Mega Man X4, Dino Crisis, also, hab ich auch gedacht. Das kostet halt einen Dollar jeweils. Ne? Ja, das ist ja bei mir immer dieses typische, solange es weniger als ein Döner kostet, habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie zumindest jetzt ein Vollpreisspiel ist, ein ursprüngliches, dann habe ich irgendwie auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ich habe das Gefühl, ich kriege hier 4 Spiele für weniger als ein Döner. Deswegen, da kann man eigentlich nichts falsch machen, das stimmt schon. Ja, wunderbar. Dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Relativ zeitig diesmal. Wir kriegen das ganz selten manchmal auch hin tatsächlich. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Wie gesagt, falls ihr irgendwelche Meinungen dazu habt, dann meldet euch auf jeden Fall auch natürlich zu den News-Meldungen. Und ansonsten hören wir uns einfach in 2 Wochen wie gewohnt wieder. Und ja, dann in alter Frische eine neue Folge. Falls wir mal wieder irgendwas haben, wo wir vielleicht schon mal ein bisschen vorher Community-Feedback haben wollen oder so, dann posten wir das natürlich vorher auf der Website. Einfach mal checken. Meinst du wirklich so gut, unsere Community zu fragen? Unser eigenes Genius. Ja, du hast recht. Wahrscheinlich eher nicht. Wir sind ja die genial treibende Kraft in diesem Podcast, dass wir uns ab und an mal hinsetzen und Quatsch erzählen. Naja, wie auch immer. Also Jungs und Mädels, bleibt uns gewogen und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Auf Wiederhören. Wiederhören.